Moin, moin und hallo zum zweiten Teil des großen Spiele 2011 Podcasts. Ich bin der Gregor und gestern konntet ihr bereits den ersten Teil hören, in dem wir alles in großer Runde mit mir, Wolf, Trant und Chris vom Januar bis zum April besprochen haben. Jetzt folgen die Sommermonate, also Mai, Juni, August und Juli, ja, so ungefähr rum. Morgen folgt passenderweise zu Silvester dann das große Finale, aber bis es soweit ist, hier erstmal Teil 2. Lass uns zum Mai gehen, ein relativ überschaubarer Monat, verglichen mit den anderen. Erster Titel, der im Mai rausgekommen ist, ist Brink, ein lang erwarteter und für viele Leute auch enttäuschender Shooter. Erzähl doch mal dran, Brink. Bestimmt, ich hab's nicht gespielt, aber da wird sich das bestimmt jeder bei dem Namen denken, ach stimmt, das gab's das ja gab's auch ja nicht. Ich habe stimmt. Brink gespielt. Ja. Chris kann uns was zu Brink erzählen. Sogar sehr ausgiebig und ich fand es tatsächlich, es hatte für mich ein ähnliches Potenzial wie Enemy Territory Quake Wars damals. Ist auch leider untergegangen, Enemy Territory Quake Wars, damals aufgrund von... Sag's noch dreimal bitte. Enemy Territory Quake Wars. Enemy Territory Quake Wars ist damals leider untergegangen, weil Call of Duty Modern Warfare, also Call of Duty 4 Modern Warfare auskam. Ich muss den Satz eigentlich nochmal neu anfangen. Enemy Territory Quake Wars ist damals leider untergegangen, weil Call of Duty 4 Modern Warfare rauskam zur gleichen Zeit. Brüste. Ich wollte nicht, dass noch mehr Leute einschlafen. Aber das eigentliche Thema ist ja Brink. Richtig. Und genau darum. Also ein Multiplayer-Shooter wie Enemy Territory. Der ähnliches Potenzial hatte wie Enemy Territory Quake Wars damals. Aber aufgrund, in dem Fall war es nicht aufgrund der harten Konkurrenz, sondern aufgrund eigenes Versagens zum Start einfach. Die Server waren extrem laggy. Du bist einfach online gegangen und 2 Minuten später ist deine Xbox gefreezed oder deine PlayStation ist gefreezed. So, nach 10 Minuten im Singleplayer-Modus ist es das Gleiche passiert. Du spielst 10 Minuten, Xbox freeze, PlayStation freeze. So, da kam das Update, kam dann auch irgendwie erst eine Woche später. Gab wenig Kommunikation, beziehungsweise nicht so viel Kommunikation, wie sich die meisten es gewünscht hätten. Das ist so ein eigener Schuss ins Knie gewesen, weil eigentlich war es... Error in the knee. Error to the knee. Kann mir das jetzt mal jemand erklären? Es scheint ein neues Meme zu sein. Du hast doch Skyrim gespielt, oder? Können wir es nachher vielleicht Kommt machen? Es daher, oder ja, was? Lass es uns später... Sag mal lieber ganz kurz... wie war das mit Enemy Territory Quake Wars? Nee, was sollte denn eigentlich das Besondere an Brink sein? Weil, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, warum das wir uns Besondere so war vor allem halt haben. Das Gameplay war halt in dem Falle besonders, weil du... je nachdem, welche Klasse du hattest und wie schwer er beispielsweise war oder wie agil er war, konnte er halt bestimmte Bereiche in einem Level auch erreichen. Und dadurch hattest du halt technische oder charakterspezifische Elemente im Spiel, auf die du deine Teamtaktik aufbauen konntest. Und das Ganze hat halt nicht ganz so geil funktioniert, aber das Potenzial war halt da. Und da hätte man einfach noch ein bisschen länger dran arbeiten müssen. Und vielleicht auch mal ein bisschen größeren Beta-Test mit Leuten, die sich auch wirklich gut auskennen. Und für mich... Tatsächlich ein Spiel, ich mochte den Grafikstil. Singleplayer war ersetzbar komplett. Die Geschichte war auch komplett ersetzbar, war alles recht ersetzbar. Ich mochte den Grafikstil und ich mochte die Idee dahinter. Das Problem war halt, wie gesagt, dass sie sich selbst ins Knie geschossen haben mit Fehlern im Spiel. Gibt es auch extrem billig jetzt, glaube ich, mittlerweile für 15 Euro oder sowas. Ja, und ob du da nochmal in eine Community, die sich nie formiert hat, genau, überhaupt dort nochmal reinkommen willst. Also es gibt keine Community in dem Sinne. Wird relativ schwierig werden. Weiterer Titel in Richtung Mai, habe ich mich vorher sehr darauf gefreut, hat etliche Jahre dann auch bis zur Fertigstellung gebracht. L.A. Noire ist im Mai rausgekommen. L.A. Noire ist ein doch sehr, sehr, sehr spezielles Erlebnis. Ne? Es ist eigentlich ein Grafik-Adventure. Oder habt ihr jetzt eine ehrliche Meinung über das Spiel? Weil im Nachhinein höre ich öfter mal alle Meinungen sind ehrlich. Ja, ich höre öfter mal Unkenrufe über das Spiel. Und jetzt ist ja immer so, dass man ein paar Monate nach Release keinem mehr auf die Füße tritt. Nö, eigentlich jetzt kann man ja... Jetzt hast du dich ja formiert mit deiner Meinung. Jetzt bist du auch... Sozusagen hat sich der erste Flash gesetzt. Genau, wenn du von irgendetwas, wie zum Beispiel bei L.A. Noire, dass dort eben eine alte Polizei-Gangster-Story sozusagen mit den besten Gesichtsanimationen aller Zeiten dann erzählt und unterfüttert wird. Wenn der Effekt einmal weg ist, kannst du es ja auch jetzt ein bisschen neutraler und ehrlicher beurteilen. Wie ist es jetzt? Ist es im Nachhinein immer noch ein geiles Spiel? Oder ich finde, das ist... wirklich eins der Spiele, wo ich mich extrem schwer tue, das Final zu beurteilen. Ich hasse das Wort, aber ich fand das ein sehr geiles Spielerlebnis, eine geile Spielerfahrung. Es war aber kein sonderlich gutes Spiel. Weißt du, was ich meine? Wie Heavy Rain, ne? Ja, also Heavy Rain fand ich dann echt sogar noch weitaus besser als L.A. Noire. Das hat mich noch mal ganz anders gekickt. Aber L.A. Noire finde ich, also ich habe es durchgespielt, fand das auch bis zum Schluss echt beeindruckend, weil also wirklich allein die Gesichtsanimationen, die sind auch wirklich, du siehst dich daran einfach nicht satt, das ist immer wieder geil. Es bei jedem neuen Charakter. Es ist schon sehr, sehr toll, wie das ausschaut. Das ist wirklich super. Also eins der ganz wenigen Spiele, wo du denkst, okay, ich kann jetzt wirklich anhand so feinster Bewegung, kann ich zumindest erahnen, welche Emotionen die Leute jetzt haben. Genau, aber wie ist das Spiel eingebaut? Oder ich meine, rein vom Visuellen her, primär wird dort eine Geschichte erzählt und ich glaube, das war auch der primäre Ansatz. Wir wollen diese Geschichte erzählen und gucken, was für eine Art Spiel wir daraus machen. Letzten Endes ist dabei rausgekommen ein Grafik-Adventure, wo du eine Open-World-Umgebung hast, dass du quasi eben das nicht nur eine Cutscene siehst, sondern auch dich ins Auto setzen kannst, durch eine voll modellierte Stadt und so weiter dann durchfahren kannst. Und eben diese Gesichtsaspektnummer nicht nur in den Cutscenes vorkommt, die vor allem, was ich geil fand, eben durch wirklich auch bekannte und echte Schauspieler, die in anderen Rollen gespielt haben. Es war ja wie so eine HBO-Miniseries, fast schon, wenn du dann nur die Cutscenes hier angeguckt hast. Mad Men mit dem einen der Darsteller aus Mad Men, Andrew Staten, der den Hauptcharakter gespielt hat. Und diversen anderen Schauspielern, die man wiedererkannt hat. Nur sobald es dann in die spielerische Ebene ging, wo du diese Mimik, wo du dann quasi einen auf Phoenix Wright machen musstest und dann deinem Gegenüber in Verhören musst zu lesen und dann sozusagen dann in die richtige Richtung lenken, damit sich das Verhör dann dorthin lenkt. Ich fand das sehr, sehr undurchsichtig, muss ich sagen, weil ich konnte nie wirklich dann einen Ansatz finden, wie ich die Leute dann interpretieren soll, ja? Okay, zuckt er jetzt, weil ich ihm gerade gesagt habe, dass seine Frau gestorben ist, oder zuckt er jetzt, weil er gerade lügt? Weil wir waren so... Man musste sehen, lügt er nicht, sagt er die Wahrheit, soll ich vielleicht nochmal ein bisschen hier die Daumenschrauben ansetzen, und ich hatte immer das Gefühl, ich kann den Gegenüber nicht richtig lesen, und vor allem mein Charakter hat dann auch nicht so reagiert, wie ich dann gesagt habe. Ja, ich habe gesagt, frag mal moderat nach, und auf einmal fängt er an zu schrauben. Ja, das war in der Tat das größere Problem. Also ich fand, die Leute zu lesen, irgendwann hat man schon so gelernt, die Zeichen zu erkennen, also wenn jemand die ganze Zeit deinen Blick ausgewichen ist, also wenn du irgendwann so ein bisschen die Mechanik dahinter verinnerlicht hast und Intus hast, dann war es relativ durchschaubar, fand ich. Da war es sogar fast ein bisschen zu plump. Also, dass einer die ganze Zeit dann irgendwie so wirr versucht, einen Blick auszuweisen, okay, der lügt mich jetzt gerade an. Aber das andere Problem, das hatte ich nämlich auch, dass ich genauso mal moderat nachfrage. Also, ich dachte als Spieler so, irgendwas stimmt mir nicht. Ein bisschen sticheln, klar. Genau, ich gehe der Sache mal auf den Grund und du klickst an Anzweifeln und auf einmal so, jetzt sagen sie mir die Wahrheit oder sie wandern in den Knast. So, Alter, okay, ey, Entschuldigung, bleib mal ganz kurz. Gerade wurde ihre Familie umgebracht, wieso schreit denn so viel? Ja, also so denke ich mir. Zusammen. Also ich glaube, L.A. Noire hatte, glaube ich, ein bisschen das Problem, hast du gerade auch schon gesagt, Stichwort Open World, auch wenn die Entwickler im Vorfeld schon alles getan haben, den Vergleich zu zerstreuen, aber jeder impliziert oder erwartet gleich sowas wie GTA, so, weißt du, und wenn du ein Spiel hast, da hat auch Mafia ein bisschen dran gekrankt, was so zumindest so tut, als wäre es ein Open-World-Spiel, dann vergleichst du es halt einfach mit Spielen wie eben einem GTA, und da kann ein L.A. Noire einfach nicht mithalten, will es aber auch gar nicht, weil L.A. Noire anders als GTA wirklich sehr, sehr storybasiert ist. Da geht es wirklich nur um, also nur in Anführungszeichen, um die Geschichte von einem Hauptcharakter, und es geht eben nicht darum, so eine Stadt kennenzulernen. Du kannst auch in der Stadt nichts machen. Also du hast ja diese, wo du dann, wenn du irgendwo hinfährst, kannst du dann so Notrufe dann bedienen, und dann hast du so eine Mini-Verfolgungsjagd, ein Mini-Shootout und so weiter. Ich finde es aber, also ich habe das auch im letzten Jahrescast schon gesagt, wo ich gesagt habe, ich habe Mafia 2 sehr, sehr gern gespielt, und zähle ich auch zu einem meiner Lieblingstitel im letzten Jahr, wo eine Open-World-Stadt, die muss ja nicht, es muss ja nicht gleich Sandbox heißen, was du mit Open-World anstellst, sondern es ist nur ein ausmodellierter Hintergrund, ein Backdrop sozusagen, um deine Geschichte zu erzählen. Das war bei Mafia so, das ist bei L.A. Noire genau so, und ich fand dann eher leider die anderen Aspekte, wo ich als Phoenix Wright-Fan, der eben 4-5 Spiele nichts anderes gemacht habe, als Leute dann sozusagen auszuloten und zu gucken, weil dieses Spieleprinzip mir dann echt Spaß gemacht hat. Bei Phoenix Wright passiert es durch den Text. Ich habe nie den Ansatz gefunden, dass ich meinen Spaß dann gefunden habe, das bei L.A. Noire zu machen. Und das hat es für mich, trotz der interessanten Geschichte, trotz den Charakteren, trotz der visuellen wirklich Glanzleistung, die dort mit den Gesichtern gemacht wurde, nicht ganz rund werden lassen am Ende. Leider. Ich habe auch gemerkt, dass die Motivation bei mir mit fortlaufender Spieldauer immer geringer wurde, und gerade so die letzten 3-4 Stunden waren eigentlich schon zu viel. Also das Spiel, wenn das ein Drittel weniger Umfang gehabt hätte, dann wäre es ziemlich gut gewesen. Dann hätte es echt eine geile Dramaturgie, und das hätte am Ende nochmal richtig angezogen, und so Mittelteil bis kurz vor Ende hängt es echt ziemlich durch. Also man Man durchläuft ja verschiedene Departments innerhalb seiner Karriere. Man wird ja quasi dann zurückgestuft, weil man einen Fall versaut hat und so. Und ganz am Ende ist man an dem Brandschutzdepartment. Und das ist allein von der Dramaturgie. Also du fängst ja quasi bei Mord an. Und also jetzt mal ehrlich, jeder hat doch Bock auf die Mordfälle. Wir wollen Morde untersuchen. Und wenn du dann am Ende des Spiels so als Brandschutzbeauftragter da rumrennst, ey, es hat einfach nicht mehr denselben, ich will nicht sagen, das ist so ein Gan-Effekt, aber von der Dramaturgie wird das relativ dumm aufgebaut. Genau, so. Es hat schon was davon gehabt, du bist zuerst bei CSI und dann bist du bei der Dorfwache Wanne Eickel. So ungefähr. Aber ich finde, darüber hinaus haben sie es durchaus clever gemacht, nämlich den Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch zu machen. Ich fand es auch eine relativ kluge Entscheidung, dass du die Fahrsequenzen, dass du die überspringen konntest. Habe ich auch gemacht irgendwann nur noch, ja. Genau, das war nicht sonderlich aufregend. Fahr du, also, lieber Kollege. Ich hab's jetzt nicht gemacht, aber ich fand das sehr clever, dass das einzubauen, weil ich glaube, dass es Leute angesprochen hat, die sonst nicht unbedingt sich mehrere Stunden so ans Pad gesetzt hätten. Also gerade man kriegt das ja wie immer so ein bisschen mit. Ich habe auch das Gefühl, dass so ein Spiel wie L.A. Noire potenziell auf mehr Interesse bei Frauen und Mädchen gestoßen ist, als jetzt irgendwie ein Just Cause oder so. Also klar, kann man nicht vergleichen, ich weiß schon. Aber dadurch, dass sie es halt nicht so knallhart als, das ist jetzt ein Videospiel und da musst du alles selbst machen, sonst hast du nicht das Befriedigungsgefühl und sonst kriegst du kein Achievement, sondern du wirst halt so sanfter durchgeführt, dass du auf jeden Fall immer zum Kernelement des Spiels immer wieder zurückkommst und das sind nämlich irgendwie halt die Verhöre und dass du versuchst, die Fälle zu lösen. Das Ganze drumherum, das ist so gestandenen, krassen Videospiel-Profis, ist dann irgendwie einfach zu einfach, die Schießereien sind zu einfach, die Verfolgungsjagden kann man überspringen, das ist alles keine große Herausforderung, das hat viele Leute genervt und irritiert, aber ich fand das eine ziemlich clevere Entscheidung. Was mir wiederum nicht gefallen hat, war das eigentliche Finale, also das Ende. Das fand ich sehr, sehr weit hergeholt und das fand ich extrem doof. Also ich weiß nicht, ich sag's jetzt vielleicht mal nicht, falls der eine oder andere noch gespielt hat, aber nee, sag es nicht. Ende, die eigentliche letzte Mission, was am Ende passiert, das hat sich sehr, sehr weit vom Start entfernt, losgelöst. Und L.A. Noire. Simon ist gerade reingekommen. Wir sind gerade im Mai. Ich dachte, ich kann sauklug jetzt reinkommen und sagen, hey, ich weiß genau, was du meinst. Aber du kannst sehen, dass sie sowas auch auf ein anderes Spiel anwenden lässt, diese Kritik. Ich bin bei L.A. Noire noch gar nicht durch, aber jetzt bin ich gespannt. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe nämlich gerade über das Ende gesprochen. Sehr gut, dass du nicht gespoilert hast. Eine Sache, wo ich sagen muss, also das mit den Aliens, das fand ich... Oh. Ja. Mir hat es ein bisschen den Spaß an dem Spiel selber verleidet, wo rausgekommen ist, wie die Zustände beim Entwickler waren. Bei Team Bondi, weil dort teilweise unter ja fast schon Sklavenbedingungen dann am Ende das Spiel zusammengebaut wurde und richtig damit mit richtig fast schon Peitsche rangegangen wurde und das Team wurde mittlerweile auch zerschlagen, weil unter den Umständen kannst du beziehungsweise einige Leute haben ja auch direkt aufgehört danach, ne? Da haben gesagt, ich entwickle nie wieder ein Spiel. Also jeder kennt Crunch-Time natürlich oder jeder weiß, jetzt muss das Spiel fertig werden und manche machen Überstunden und dies und jenes, aber bei dem Spiel hat sich so dann überschlagen und es wurde so in Kauf genommen. Irgendwann hat Rockstar dann interveniert bei Team Bondi und dann gesagt, nee, wir müssen da jetzt mal gucken, was wir daraus machen können. Und dementsprechend gibt es das Thema. Ich kann es nicht mehr ganz so sehr genießen wie vorher, wenn ich weiß einfach, dass da Leute unter die Räder gekommen sind. Ja, wirklich. Um das Spiel dann so zu machen. Ja, es muss wirklich schlimm gewesen sein. Und auch hier wieder ist es wieder so ein typischer Fall, wo ich mir gewünscht hätte, die hätten sich lieber vielleicht nochmal 9 Monate mehr Zeit nehmen sollen, dafür aber Leute nicht körperlich zugrunde richten und vielleicht irgendwie das Spiel am Ende doch nochmal ein bisschen runder machen können. Also das ist halt wie immer blöd, wenn du irgendwann ein fixes Release-Datum ausgibst, nachdem du schon 3 Jahre so einen Hype befeuert hast, dann denkt halt jeder, okay, jetzt muss es aber wirklich rauskommen. Wir können es nicht nochmal verschieben, das wird jetzt echt peinlich. Und dann kommt so ein Ding raus, was vielleicht nicht ganz das Potenzial erfüllt, was es eigentlich gehabt hätte. Also manchmal, deswegen finde ich diese... ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das nun wirklich sehr nach hinten losging, aber wie die es bei Duke Nukem Forever, bis es rausgekommen ist, und es gemacht haben, nämlich zu sagen, ey, es kommt dann raus, wenn es fertig ist, finde ich eigentlich eine sehr kluge Einstellung. Eigentlich, du musst den Punkt dann immer noch finden. Bevor man dann ein Jahr vorher anfängt, irgendwie hier Trailer und da fängt der Hype an und siehst du die ersten Entwicklertagebücher und dabei ist das Spiel noch nicht mal zu 10% fertig, also am Ende kommt dann halt irgendwie echt so ein halbgares Ding raus. Genau, mit Ausnahme von L.A. Noire war Rockstar ja früher ganz gut drin, dass sie erst ein Jahr vorher den Trailer zeigen und dann auch wissen, wann das Spiel rauskommt, hat sich jetzt mit L.A. Noire und auch bei Red Dead Redemption und GTA 4 wurden ja auch nochmal verschoben, nachdem sie die ersten Trailer gezeigt haben. Normalerweise kann Rockstar das gut, in den heutigen Zeiten ist es leider ein bisschen mehr unabsehbarer, wie es dann zustande kommt. Ich hoffe darauf, dass die Technik mit den Gesichtern noch weiter zu malen. Du warst ja im Studio dort gewesen, zusammen mit Ede, direkt in dieser Maschinerie, und das kann sehr, sehr interessant und beeindruckend aussehen. Aber die haben dir nicht auch gesagt, das wäre viel zu kostenintensiv, als dass man es nochmal machen sollte, weil es würde sich gar nicht lohnen? Ja, das Problem bei der Methode ist, dass sie aufgrund der Technik dahinter, dass sie nicht die eigentlichen Schauspieler, in dem wie sie interagieren, und die Gesichtsanimation gleichzeitig filmen konnten. Also die mussten quasi zwei Durchgänge machen, immer das Gesicht für sich, da durften sich die Leute kaum bewegen. Und dann mussten sie aber, wie, um das Motion Capturing auch nochmal zu kriegen, mussten sie halt das ganze Skript dann auch nochmal nachspielen. Und das hat halt doppelt so viel Zeit und Geld gekostet. Und ich glaube, auch da werden sie irgendwie irgendwann eine Methode finden, wo man wirklich beides in einem Aufwasch quasi mitfilmen kann, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das mehrere Spiele einsetzt. Aber jetzt hat man ja bei L.A. Noire gesehen, es war ein unglaublicher Aufwand, ob sich das am Ende so gelohnt hat, ja, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Der Publisher wird mir da vielleicht nicht unbedingt zustimmen. Also, ja. Ja, ich finde es gut in Sachen, auch wenn ich mir direkt jetzt keine neuen Konsolen und so weiter wünsche, einfach, dass ich technisch mal wieder irgendwas habe, wo ich dann heute sage, oh, ne, weil das habe ich mittlerweile relativ selten, ne, nicht wie früher, oh, ich sehe jetzt Dreamcast und ich bin total geflasht, das habe ich relativ selten gehabt, und das war schon ein Moment, wo ich die Gesichter dann gesehen habe und gesagt, oh, Mann, das ja, ist genau, ja schon. Das, also vielleicht haben sie es falsch angepackt und viele Leute haben da Schaden genommen, aber im Prinzip fand ich es auch geil, dass jemand mal sich hingestellt und gesagt hat, okay, ey, ich probiere jetzt mal eine neue Technik zu etablieren, wir experimentieren mal, wir wollen mal gucken, was sonst noch so geht. Und das fand ich einen sehr mutigen Ansatz. Also gerne mehr davon. Okay, nächstes Spiel, ein großes Rollenspiel auf dem PC, was ich auch kurz angefangen habe. Mein PC ist aber leider ein bisschen betagt und deshalb spielt es nicht so gut. Deshalb werde ich vielleicht dann bei der Xbox oder der PS3-Version, die mal kommt, ansetzen. The Witcher 2. Irgendjemand vor euch mal kurz reingeschaut? Ey, nee, aber ich hab Bock drauf. Ich bin ja bekennender PC-Spiele-Verweigerer, deswegen werde ich es erst dann spielen, wenn es auf der Konsole erscheint. Aber dann werde ich es auch spielen. Ich freue mich drauf. Ey, The Witcher 2, von dem, was ich alles gesehen habe, mit der Art der Charaktere, ist ja in Polen dementsprechend entwickelt worden. Und von der also Geschichte. Zusammengeklaut oder was? Natürlich. Nein, aber ich meine von dem Ansatz her, dass du, wenn wir vorhin gesprochen haben, von so einem Standard-Fantasy-Generic-Zeug, was du bei einem Two Worlds hast und auch bei Elder Scrolls, also jetzt, ich will jetzt Skyrim ausspielen, weil ich es jetzt nicht noch richtig gespielt habe, aber bei Oblivion, was ich mal angesprochen habe, eben dieses Standard-Fantasy-Generic. Da hast du mit einem Fantasy-Setting, mit einem Hexer, der herumgeht und gegen Drachen kämpft und Frauen links und rechts begattet, allem drum und dran. Das ist schon eine andere Art von Fantasy-Setting. Genau, von den Leuten, die es gespielt haben, was ich alles gehört habe, Ede hat es gespielt, Fabian hat es ein bisschen länger gespielt und auch in der Sendung, glaube ich, nochmal drin gehabt. No? Hat grafisch sieht es wirklich sehr, sehr gut aus in den Ansätzen. Es hat vor allem eine sehr, sehr variable Spielweise, dass du da teilweise komplett für mehrere Stunden komplett andere Inhalte machst, je nachdem, welche Entscheidung du triffst. Also nicht diese Alibi-Sachen, die du bei BioWare-Spielen hast, wo du dann einmal kurz einen anderen Satz hast und dann geht's wieder zurück zur Main-Story, sondern dass sich teilweise das Spiel komplett anders in komplett andere Richtungen entwickeln kann. Und das finde ich wieder sehr interessant als Ansatz. Also es fühlte sich auch weit aus, also ich habe es, lass es 10 Stunden gewesen sein, also ich habe es wirklich nicht durchgespielt, aber es fühlte sich auch einfach viel, viel erwachsener an als beispielsweise in Dragon Age 2, obwohl es ja im Prinzip in der Grundmechanik her das gleiche ist. Ja, und auch in der Zielgruppe eigentlich auch schon, aber es wird anders mit umgegangen. Genau, es wird anders mit umgegangen, es ist weitaus erwachsener. Und jetzt mit dem Patch 2.0, das hatte ich mitbekommen, also der aktuelle Patch ist wohl Patch 2.0, das ist dann so, dass auch ein Arena-Modus dazu kam und eine Sache, die viele bemängelt hatten, man konnte den Schwierigkeitsgrad damals nicht richtig einschätzen, so ist jetzt schwer zu schwer, ist leicht zu leicht, was ist da genau, und da wird dir quasi anhand des Tutorials, was dir vorgegeben wird dir direkt ein Schwierigkeitsgrad vorgeschlagen, der halt ungefähr dem Skill von dir entsprechen soll, und ansonsten wird halt, oder wurde auch direkt zu Beginn viel gepatcht, weil ähnlich wie beim ersten Teil war es halt schon klar, recht buggy. Es ist ein PC-Spiel, natürlich muss das Zeug gepatcht werden. Ne? Ja, und die Xbox-Version vom ersten ist immer noch nicht draußen. Die soll, glaube ich, jetzt die Tage endlich mal kommen, nach 4 Jahren. Aber gab es da nicht die großen Probleme, wer das Ding jetzt publishen darf eigentlich? Weil ich habe irgendwas gelesen von wegen Publisher XY. Ich weiß nicht, ob es Namco Bandai war, aber irgendjemand hatte Namco eigentlich Bandai die Rechte schon. Namco Bandai hat den zweiten Teil gepublished, ja. Genau, eigentlich hatte er die Rechte schon an der Xbox-Version. Dann hat THQ sie irgendwie doch bekommen, aber nur hintenrum oder sowas. Irgendwie gab's da was und dann mussten sie alle vor Gericht. Und ja, deswegen. Also ich weiß gar nicht, wer die Xbox-Version jetzt raushaut. Mal sehen, ob die jetzt kommt oder nicht. The Witcher 2, sehr, sehr großes und erfolgreiches PC-Spiel. Vor allem auch eines, das als Download-Titel sehr gut, richtig gut ist und als Download-Titel funktioniert, weil ich weiß, dass es zum Beispiel als eines der wenigen ohne DRM rausgekommen, also ohne Kopierschutz-Sachen, hat sich trotzdem online über 1,5 Millionen mal verkauft. Sieht man auch so die Antithese zu dem typischen, sagen wir, Ubisoft-PC-Spiele geht ja gar nicht mittlerweile. Kannst ja kaum auf dem PC noch spielen wegen Uplay und wie das alles heißt. Einmal die Antithese, dass du auch ein gutes Spiel verkauft sich auch ohne Kopierschutz sehr gut auf dem PC, wenn es einfach nur gut ist. Und bei Press-Events auch immer ganz schön gibt es polnisches Bier. Immer. Polnisches immer und Bier. Und so viel du willst. Immer. Deswegen ist es auch mein Lieblingsspiel. Genau, Uke war auf einem Event, da haben sie in einem Schloss, glaube ich, irgendwie so altes, so, also auf alten Stil gebratenes Fleisch gegessen. Genau, aus genau. Ja, Näpfen und allem drum und dran. So wie es passt. Trant, das nächste Spiel, ja. Denke ich mal eher was für unsere Fraktion hier, ja, Dirt 3. Ja, ja. Ist im Sommer gekommen oder fast nahe im Sommer, im Mai. Dirt 2 war schon ja eine Zeit lang her, ich glaube 2009. Mhm. Ich hatte vor allem bei den Dirt-Sachen immer die Physik und die Knautschzonen des Autos, wie sich die Autos verformt haben und die schönen Grafikeffekte geflasht. Wie war es bei dir, weil da habe ich keine Zeit gehabt, mich reinzufuchsen, leider. Der 3er war wirklich cool. Ich habe leider den 2er nie gespielt, den 1er nur ganz kurz, und die waren ja eigentlich, es waren alles mindestens Achtungserfolge, wenn nicht sogar auch sehr gute Rennspiele. Aber eigentlich habe ich erst den 3. ausgiebig gespielt und er hat mich dann doch überzeugt, weil er A, ist er nicht mehr so bunt und funky honky tonk wie der 2., weil der war schon ein bisschen mehr auf Fun und Action ausgelegt. Gutes Wort, funky honky tonk. Und ja, irgendwas, ich glaube, man kann sich was drunter vorstellen. Und Dirt 3 war dann wieder ein bisschen zurück zum richtigen Rallye-Sport und hat demnach auch in Skandinavien stattgefunden oder in auf staubigen Serpentinen in Monaco oder sowas. Nee, obwohl da war es eher eine Rennstrecke. Aber das waren richtig coole Oldschool-Rennstrecken und Rallye-Etappen, und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass es nicht mehr komplett so auf American Extreme Sport getrimmt war. Gleichzeitig haben sie aber dann auch wieder diese Gymkhana Events reingepackt. Kennt man aus den Ken Block Videos, der da auch eben ich war immer sehr irritiert. Pate, ich dachte immer an Jim Cutter. Kennst du das noch, Wolf? Ja, das ist ein 80er-Jahre-Actionfilm gewesen, wo ein Kunstturner war die geheime Waffe, die in den Nahen Osten geschickt wurde und durfte doch Karate nicht zeigen. Und der hat auf dem Bock diese geile Kampfszene. Genau, auf dem Bock. Und mich hat es immer irritiert, Gymkhana sind so Events. Aha, ja, im Spiel schon, ja. Im Spiel, ja, nein, ich war wegen des Namens immer irritiert. Ich dachte, warum ich ist der getrunken? Ich weiß auch nicht, woher Kata, nicht verwechseln. Ja. Ich glaube, es kommt aus dem Japanischen oder so. Ich habe es extra für den Beitrag mal nachgeguckt und habe schon wieder vergessen. Ja, aber im Grunde geht es da halt nur darum, es ist so eine Art, Gymkhana ist quasi die Beherrschung des Fahrzeugs auf engstem Raum und hochpräzise. Und diese Ken-Block-Videos haben das ja auch eindrucksvoll gezeigt, was der Typ auf dem Kasten hat. Wenn er wirklich in einem Lauf millimetergenau im Pylon rumzirkelt oder mit 150 Sachen irgendwie einen Trift in eine Steilkurve legt und alles funktioniert, oder er driftet, macht Donuts und einen Typen auf einem Segway rum, das heißt, das Ziel bewegt sich und er driftet drumherum, lauter so harte Sachen, und das war eben auch im Spiel drin. Du musstest halt diese einzelnen Trickelemente miteinander kombinieren, um Kombos zu schaufeln. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich weiß von einem Kumpel, der fand es voll super, mein Ding war es nicht. Was mir aber halt wirklich gut gefallen hat, war A, der Look, B, eben dieses Back to Oldschool, und C, auch der Sound und Steuerung. Es war nicht wirklich simulationslastig, aber doch knifflig genug und gleichzeitig auch einfach, sodass kein anderes Rennspiel vermittelt dir besser das Gefühl, in einem schnellen Auto zu fahren, obwohl du gar nichts drauf hast. Also du musst schon ein bisschen was drauf haben, aber du kannst da richtig Gas geben und musst gar nicht so hardcore aufpassen auf alles und hast aber durch die Soundkulisse und durch das Feedback, das dir das Fahrzeug vermittelt, das Gefühl, oh, ich bin ein Autofahrgott. Und das konnte Dirt 3 echt gut. Und das, ja, das muss ich auch nochmal weiterspielen. War wirklich geil. Ja, eines der auf jeden Fall schöneren Rennspiele, die nicht Need for Speed oder zu den klassischen Serien dann zählen. Ebenfalls im Mai rausgekommen, 4-3, also nicht das Wort 4, sondern das, also nicht die Zahl 4, sondern das Wort 4, Angst, Teil 3, die Ego-Shooter- Serie von, ich glaube, Warner bringt es mittlerweile raus, die dann ja versucht, die Kombination zwischen Survival-Horror und Ego-Shooter draus zu machen. Teil 3 hatten wir mit Simon und Daniel im John Carpenter-Cast angesprochen, Narration von John Carpenter, der den Sprecher im Spiel dort memt. Ich habe reingespielt in den dritten Teil. Ich habe den zweiten damals durchgespielt für die Sendung damals hier, war ziemlich enttäuscht davon, weil der Horroraspekt für mich überhaupt nicht funktioniert hat in dem Spiel. Waren die denn überhaupt schon mal gut? Das ist eine Serie, habe ich nie. Der erste war fantastisch. Warum war der gut? Also weil, das weil war du doch so auch Angst Shooter. Hattest. Echt, wovor denn? Also vor diesem kleinen Mädchen. Was kann denn das schon? Der taucht einfach auf und der schreckt dich zu Tode. Und dann, bei das Chris war's. Musst du es immer so ein bisschen abziehen. Ja, Chris hat immer Angst vor allem. Das sagst Raymond. Du doch selbst, du erschreckst dich vor jedem Scheiß. Ja, aber da sagt es halt jeder. So, aber weißt du, guckst durch eine Tür, Licht ist aus, Licht geht an. Natürlich so billigste Schockeffekte. Ja. Aber damals war es halt richtig gut umgesetzt. Mit, ja, gab es denn da auch körperliche Bedrohung für den Zwergsoldaten? Körperliche Gewalt gab es nicht gegen mich, nein. Nein, die Sache ist, ich kann da nicht zu dem ersten ansprechen. Ich habe auch in meinem Kopf gehabt, dass der sehr, sehr stimmungsvoll und vor allem auch gruselig gewesen ist. Der war extrem atmosphärisch. Der zweite hat für mich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht funktioniert, weil ich da in der Rolle eines Supersoldaten sozusagen gewesen bin, eines ausgebildeten Marines. Und what the fuck soll ich Angst vor einem kleinen Geistermädel haben, das da um die Ecke dort auch, ich bin ein voll dick ausgebildeter Marine. Das würde ich mir jetzt aber generell denken, was ist denn da jetzt die Bedrohung? Ja, also ich gegen wen kämpft man denn da? Vielleicht war es im ersten Jahr anders, im zweiten ist es, wie ist das Mädel nochmal? Alma, Alice wollte ich schon sagen. Alma, die durch Experimente... Alma. Kontrollieren Sie Ihre Batterie. Ja, es ist effektiv wie die japanischen Horrorfilme, wie sowas wie The Grudge oder hier The Ring, sozusagen, dass du von einem kleinen Mädel, untoten Mädel mit langen schwarzen Haaren dann bespukt wirst, während du einen Ego-Shooter versuchst zu machen und dann teilweise daneben Schindluder mit deinen Wahrnehmungen dann gemacht wird, getroffen wird. Ja, aber das ist ja ein Ego-Shooter und da gibt es ja auch erfahrungsgemäß Feinde, gegen wen kämpft. Ja, es läuft parallel nochmal die Story. Ich hinterfrag doch nicht alles. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe alle Teile gespielt. Das muss man doch wohl echt wissen. Kommen Soldaten und die sind besessen und du erschießt Soldaten, sie. Punkt. Ja, ich glaube, da ist noch so ein anderes Kommando und die wollen irgendwie Alma auch fangen, so als Regierungsobjekt dann einfangen oder so und du. Das klingt aber nicht gruselig. Das klingt ja lame. Ich glaube, die Story kann durchaus interessant sein. Der zweite Teil ist damit. Trat dein Gesicht, ey. Ja, ich spoilere mal jetzt das Ende des zweiten Teils. Nein! Ja, doch. Nein, du wurdest als Soldat von Alma sozusagen zwangsbegattet, ja, und die hat sich mit dir geschwängert am Ende des zweiten Teiles und jetzt ist sie als, ich glaube, entweder als Schwangere wieder zurück oder ihr Baby oder sowas. Ne? Und im dritten Teil ist sie schwanger und auch durch ihre Wehen wird halt die Welt immer wieder verändert. Unter anderem, also da existiert. Okay, das finde ich wieder lustig. Es ist mega abgefahrener Scheiß und der dritte Teil, ich habe ihn durchgespielt. Aber eher aufgrund, dass er einen Koop-Modus hatte, weil ich Koop-Spiele liebe. Es ist aber gegenüber einem Gruselspiel, Koop ist dann auch wieder kontraproduktiv. Es ist der dritte Teil, das wollte ich gerade sagen, ist im Prinzip auch kein Gruselspiel mehr. Also es gibt ein, zwei Effekte, wo du mal kurz dich ein bisschen erschreckst. Es ist eigentlich eher ein Standard-Shooter. Toll. Ja, es ist ja auch nicht toll, aber du wolltest halt wissen, was passiert. Ja, okay. Und der dritte Teil funktionierte für mich persönlich nur, weil es ein Koop-Shooter ist. Weil die Shooter-Elemente sind nicht gut. Du hast als zweiter Spieler hast du die Möglichkeit, quasi auch in Feinde reinzuschlüpfen. Da wieder zu dem Thema in Feinde reinschlüpfen. Du kannst also einfach einen Soldaten nehmen. Wenn dieser Soldat, dann kannst du auch seine Waffen benutzen. Und wenn du mit ihm stirbst, bist du wieder du quasi selbst. Dann kannst du den nächsten Soldaten auswählen. Und der andere im Koop-Modus kann zum Beispiel die Zeit verlangsamen. Also so eine Bullet-Time. Aber es gab, genau, du irgendwie mit deinem Bruder irgendwie sowas. Genau, es sind zwei Brüder, es sind quasi die Söhne von Alma irgendwie. Und oder so. Das Ding ist, eigentlich ist das Spiel nur interessant für den zweiten Spieler, weil er halt die Fähigkeit hat, in andere reinzuschlüpfen. Für den anderen ist es der 0815-Supershooter. Das ist wohl das Standard-Feature aller Spiele, merke ich gerade, dass man in andere Charaktere noch, rein... Vorhin noch so, brauchen wir mehr. Und selbst der Driver ist es ja drin. Ja, stimmt. Kommt ja auch noch. Ich meinte klassische Geisterspiele, wo man wirklich als Geist... Objekt in seiner Bewegung manipulieren kann, um Leute zu erschrecken und nicht einfach an irgendwelche anderen Leute. Ja, ich weiß, wir wollen jumpen. Auch nicht die Ansicht wiederholen, sondern einfach nur das Feature, was bei Mindcheck benutzt wurde, einfach wirklich überall gewesen ist. Ja. Ey, also ich habe 4.3 nicht gespielt, ich habe es noch im Regal, irgendwann werde ich es bestimmt auch nochmal spielen. Ich fand 4.2 aber auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also vielleicht liegt es daran, dass ich 4.1 nicht gespielt habe und deswegen überhaupt gar keine Erwartung hatte und auch keinen Bezug dazu, aber ich fand 4.2 fand ich einen durchaus angenehmen, gut spielbaren Shooter. Ich meine, so eigentlich gruselig war nicht, aber zumindest stimmungsvoll. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Mittelteil von 4.2. Hast du es auf Deutsch gespielt? Weil Deutsch war alle Splatter und Gore rausgeschnitten. Nee, natürlich, also natürlich dann hat es umso weniger ihr funktioniert. Ihr wisst doch, dass auch gar nicht drüber reden. Ich spiele doch, ja. Darf man ich nicht? Habe gehört. Nee, auf jeden Fall. Ich habe gehört. Da gab es auch im Mittelteil, da erforscht so eine alte Schule, so eine verlassene Schule. Ich meine, klar, Schule kennen wir auch spätestens seit Silent Hill, ist jetzt nicht mehr neu, aber wie es gemacht wurde, fand ich da echt ganz, ganz nett und diese Vision, die man manchmal hat und gerade so am Ende, wenn du quasi auf einmal auf so einem Feld stehst und du guckst so an so einem Baum hoch, wo so eine alte Schaukel im Wind schwebt, und aber du in Wirklichkeit bist du dann immer noch in diesem Schulflur und du wechselst die ganze Zeit zwischen Realitäten. Fand ich schon sehr nett gemacht und deswegen, glaube ich, werde ich 4.3 jetzt auch nochmal spielen. Ich erwarte mir aber ehrlich gesagt nicht so viel davon. Du musst ohne Erwartungen rangehen, das ist ein echt okayes Ding für Koop. Da sind alle Spiele wahrscheinlich gut. Ich glaube wirklich, vielleicht ist das manchmal das Geheimnis. Einfach nicht so viel erwarten, dann hat man auch an Spielen Spaß, die nicht so toll sind. Dann darf meistens, also jetzt nicht, dass es im Fall von 4.3 gewesen ist, aber der Publisher auch nicht so sehr ins eigene Horn blasen. Ne? Und sagt man doch so sprichwortmäßig, oder? Horntuten? Ach, ich bin Ausländer, ist mir auch egal. Ich weiß, was du sagen willst. Ja. letztes Spiel im Mai bezeichnet als, glaube ich, Gears of War im Fantasy-Setting ein bisschen. Hunted the Demon's Forge. Oh, lalalala, genau. Oh, lalalala, das ist auch so ein Spiel, wo die Leute dann sagen, ach stimmt, das gab's ja auch noch. Ja, nee, genau. Das ist ein Spiel wie... Ach, hab ich jetzt öfter gehört. Nee, Hunted war doch... jetzt nur mal kurz, das noch mal kurz. Weil Hunted war doch das mit den... Mit dem Typen und dem Mädel, und oder? Der Elfe, Der Elfe. Der Typ ist so ein muskelbepackter Fantasy. Genau, Stereotyp. So. Ein Stereotyp. Aus dem Presseteil, die lustigen Zitate zu den Charakteren, glaube ich. Muss mal raussuchen nochmal. Also ich glaube, Gears of War im Fantasy-Setting beschreibt es schon eigentlich echt ganz gut. Möchte gerne Gears of War. Ja. Echt? Okay, dann tut es mir jetzt Wir sprechen nicht qualitativ, sondern von der Spielweise her. Ja, auch da, ja, okay. Wir wissen ja, du bist ja der Gears of War Fanboy, der nicht da total, voreingenommen ist. Ja, total, aber fernab davon, Hunted war jetzt tatsächlich nicht gut. Also nee. Es war weit entfernt von gut. Das war auch, fand ich, auch so in Spieleform gebrachte Langeweile irgendwie. Ja. Das war auch wirklich eins der Spiele, ich habe die Artworks vom Charakter gesehen und dachte, wirklich, also ein Zweispieler-Koop-Fantasy-Spiel, du hast halt diesen muskelbepackten Barbaren, so ein bisschen... Und die Elfe. Ein bisschen tump, mit zwei Händen in der Hand und halt die flinke, körperbetonte Elfe mit spitzen Ohren, die am liebsten mit Pfeil und Bogen schießt. Alter, ich kann's nicht mehr sehen, ey, das gibt's doch nicht. Vor allem, wie schützen sich Elfen eigentlich? Ey, die haben keinen Brustpanzer, warum ziehen die in den Krieg? Die haben Glück. Die haben einfach nur dicke Brüste. Genau, aber immer Aufschnitt bis zum Nabel und hohe der totale Stiefel Krieg und so. Und die haben einfach nur nichts an. Nee, also die Idee dahinter, so eben das Gears of War-Spielprinzip, so Koop-Action ins Fantasy-Setting zu übertragen für diejenigen, die keinen Bock auf Ballereien und Science-Fiction und Locus haben, fand ich eigentlich ganz, ganz sinnig. Also macht durchaus Sinn, so aus Publisher-Sicht. Die Umsetzung vielleicht, aber. Genau, vielleicht kann man den Erfolg wiederholen, aber an der Umsetzung hat es dann halt wirklich gescheitert und ich fand es wirklich schnarchlangweilig, ehrlich. Ich fand es einfach nur öde. Okay, mehr braucht man, glaube ich, dazu auch nicht zu sagen. Also, ist es eigentlich langweilig? Lohnt sich nicht. Ja, ich fand es doch eher langweilig, ja. Ja, wir steigen in den Juni an mit einer Erst im Juni, Alter! Ja, Mann, ey, Alter. Wie lange sind wir jetzt schon dran, ey? Ach, ich Wollen wir hier schon. Wir machen den Juni noch fertig und dann wechsel ich alle einmal durch. Nee, wir ziehen das durch, weil jetzt, ich habe vorhin noch gesagt, ab Juli wird's interessant. Und jetzt machen wir den Juni noch fertig und dann gehen wir, oder was? Nee, es war bisher auch schon sau interessant. Ja, finde ich. Also, interessant ist es. Ich weiß nicht, ob eure Energiereserven noch reichen. Wir hätten doch Bier kaufen sollen vorher. Ja. Der Juni geht los mit einer lang erwarteten PS3-exklusiven Fortsetzung Infamous 2. Ist direkt Anfang Juni gekommen. Ich fand das erste Infamous damals echt nett, als im Kielwasser der ganzen Superhelden-Open-World-Spiele, die ich alle nicht nennen kann, weil die alle initiiert waren. Obwohl ich sage nicht, ob die gut sind oder schlecht. Ich äußere mich nicht, aber es ist ein Spiel wie Crackdown oder wie ist das andere nochmal? Prototype. Genau. Keine wertende Aussage, ein Spiel wie die gewesen, im ganzen Kielwasser war der erste damals gekommen. Der erste Infamous fand ich ganz nett mit dem... Ja, ey, der hat Spaß gemacht. Mit dem Comic-Ansatz und die ganzen, ja, als Hauptcharakter, als statisch aufgeladener Hauptcharakter, der mit Blitzen verschießen kann, der mehr Superheldenfähigkeiten bekommt. War schon sehr, sehr visuell nett und auch inhaltlich lustig umgesetzt. Den zweiten habe ich jetzt leider noch nicht vernünftig anfangen können. Ich weiß, der geht gleich mit so einem richtigen Wumms los, dass du gegen ein riesiges Monster oder sowas kämpfst sozusagen. Wow. Das war wirklich echt wieder eins. Na, ja, komm. Gears of War hat nichts damit zu tun. Oder God of War. Oder God of War. Nee, das war wirklich eins der Spiele wieder, wo ich mich lange drauf gefreut habe, weil ich Infamous 1 auch ziemlich cool fand. Also, wie du es gesagt hast, allein durch die Fähigkeiten, die du dann nach und nach freischaltest, kannst du dich entscheiden, ob du eher gute oder böse Fähigkeiten bekommst, aber am Ende machst du ja doch nur, was du möchtest und sorgst dafür Chaos in der Stadt. Und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, fand ich ziemlich cool. Übrigens auch wieder mit furchtbarer deutscher Synchro, wieder ein Punkt gegen deutsche Synchro. Okay, habe ich nur auf Englisch deutsche gesehen. Deutsche Synchro in Infamous ist der Wahnsinn. Und dann kam der zweite Teil und seitdem liegt er bei mir auf dem Stapel und ich habe ihn noch nicht reingemacht, was ich auch wirklich schade finde. Für mich ist das blöderweise sowas von unattraktiv, das gehört für mich alles in diese Riege von Second, Third Party Sony Spielen, also von diesen seltsamen Exklusivspielen für Sony. Genau, und das, da komme ich jetzt dazu, ich möchte den Spielen kein Unrecht tun, weil ich glaube, die haben alle ihre Qualitäten, aber so der Ersteindruck für mich persönlich, der ist immer schlecht. Also ich finde da einfach nichts, was mich dazu bewegt, das Ding in die Hand zu nehmen. Und da bin ich That's bestimmt. What she said. Ja. Oh, das Lachen bitte als Klingelton. Ja. Das war aber damals schon bei der PS2, gab es ganz viel, hat man bestimmt auch schon mal drüber geredet beim PS2-Podcast, aber da gab es sowas wie: Pass auf, Gregor hilft mir gleich. Von diesen England-Spielen. Getaway. Zum Beispiel, dann gab es da aber auch noch Ghost Hunter. Oh Gott, ja, die ganzen, die du ganz komischen. Ja. Und dann hieß noch mal das mit der Frau und dem Primal. Genau. Was sind das für Dinger, weißt du? Die waren am Ende auch alle irgendwie gut, aber... Hat die jetzt noch eine auf dem Schirm? Also ich würde Infamous nicht jetzt in die Riege von den verlorenen PS2-Sachen mit rein. Also ich bin ein Fan des Genres, was ja eben, ja. Du musst wirklich dann auch ein Gefühl für dieses Genre haben. Wenn es dich nicht anspricht, hat Infamous 2, glaube ich, aber auch nichts, was dich dann als zum Fan machen würde. Weiß ich nicht. Ich sage ja gerade, dass ich dem wahrscheinlich Unrecht tue, weil wenn ich es mal anzocken würde, würde es mir bestimmt gut gefallen. Hey, ich mach's halt im großen Stapel. Vielleicht fällt es irgendwann mal in unsere PS3 aus Versehen. Ne? Ja. Und ich habe letztens gelesen, dass der erste DLC dafür, dieses Festival of Blood, der erfolgreichste Download-Content von einem PlayStation-Spiel das ever. Das könntest du dir vielleicht angucken, Trant. Da nochmal einen Code anfragen. Standalone DLC Festival of Blood, so 5 bis 10 Stunden, glaube ich, wo der Hauptcharakter zu einem Vampir wird. Oder du kämpfst gegen Vampire auf jeden irgendwie Fall. Das Erlebnis, dass du jetzt nicht 30, 40, 50 Stunden investieren musst, sondern 5 bis 10 und dort so ein komprimiertes Erlebnis mit so einer lustigen interessanten Halloween-Vampir-Story mit dazu. Aber ich meine, ich sehe schon irgendwie das Problem, wenn man es noch nicht gespielt hat und generell vielleicht jetzt auch nicht auf jedes Open-World-Sandbox-Spiel total abfährt, ist es irgendwie auch, kann ich schon nachvollziehen, ist irgendwie schwer, sich vermitteln zu lassen, warum das jetzt toller ist als viele andere Spiele, die man stattdessen spielen könnte. Aber wirklich, also wer so ein bisschen auf diese Open World, ich hüpf von einem Dach zum anderen Geschichten steht, auf jeden Fall mal reingucken in Infamous. Es wirklich macht echt Spaß, ist cool. Ja. Von Infamous eine Fortsetzung. Infamous war relativ ähnlich wie der erste Teil von dem, was ich gesehen habe. Eine Fortsetzung jetzt im Juni rausgekommen, die komplett das Spielprinzip des Vorgängers über den Haufen geworfen hat und auch nicht zum Guten, wie ich fand, Red Faction Armageddon. Das war echt crap, ey. Eine der ganz großen Enttäuschungen, total. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ich will jetzt nicht über die alten Spiele reden, weil da würde ich mich, glaube ich, strafbar machen, je nachdem, was ich dann dazu zu sagen habe. Aber Red Faction Armageddon ist von einem Open-World-Zerstörungs-Multiplayer-Game quasi zu einem ich bin im Untergrund und schieße Sachen kaputt gewechselt und irgendwie hat es mich überhaupt nicht angesprochen mehr. Das ist auch wirklich das Allerunattraktivste, was man sich vorstellen kann. Ich habe auch Stimmen im Netz gelesen, die fanden das Spiel gut, aber ich finde es wirklich von vorne bis hinten nicht, weil ich es nicht durchgespielt habe. Aber das, was ich gesehen habe, war wirklich sehr uninspiriert und langweilig. Und das sind alles Punkte, an denen Red Faction meiner Meinung nach immer gekrankt hat. Das war ein Spiel, da kamst du dir verloren vor, weil es als würdest du was verpassen, während du es spielst. So kommt man sich davor. Es ist zu staubig, zu maßmäßig, zu lame, zu unbedeutend. Bei Red Faction Armageddon war es genauso. Da wusstest du nicht genau, wer du warst, wer jetzt der Böse ist. Es war dir eigentlich auch scheißegal. Dass du die nicht mehr investiert bist im Spiel. Also das stimmt, aber ich hatte trotzdem an Armageddon ziemlich viel Spaß, weil ich die Möglichkeit hatte, am liebsten mit dem guten Vorschlaghammer, die erste Waffe ist einfach immer die beste in solchen Spielen, so 40 Meter hohe Glastürme zum Einsturz zu bringen. Also du meinst Guerilla, oder? Stimmt, genau. Ich meine nicht Armageddon, ich meine genau. Guerilla. Guerilla, Vorgänger. Ja. Okay, das hat mir tatsächlich auch ein bisschen Spaß also gemacht. Also das fand ich einfach geil. Ich bin da rumgefahren in meinem lustigen kleinen Mars Rover und in so einem Tal gefahren und habe dann wieder so eine Ansiedlung von den Bösen gesehen mit so einer großen turmähnlichen Struktur. Und damit habe ich mir jetzt schon überlegt, wie ich den geil zum Einschuss bringen kann. Und danach sammelst du schön das ganze super. Geld ein, die Ersatzteile und kaufst dir neue Waffen davon. Ja, genau, fantastisch. Toll. Und dieses Prinzip, das einzige, warum überhaupt irgendjemand sowas wie Red Faction spielt, ist doch die Zerstörung. Wie du schon gesagt hast, kümmert doch wirklich keinen Menschen, wer du bist, wer die Bösen sind, weshalb dein Vater auf der Marsch. Völlig uninteressant, du willst nur Sachen kaputt machen. Und dieses Prinzip dann unter die Erde zu verlagern, wo einfach nichts ist, was willst du in irgendwelchen Höhlensystemen? Du hast sogar Sachen wieder aufgebaut durch irgendein komisches Tool, oder? Dass es gab Geräte auch wieder so einen Wiederheilemacher. Also genau das Gegenteil von dem, was ich machen will eigentlich. Na, ich meine, also dieses Wiederheilemacht-Tool, das fand ich sogar relativ pfiffig. Also wenn ich mir überlegt hätte, sowas hätte man auch in Guerilla schon gehabt, dass du so große Strukturen wieder aufbauen kannst. Ja, aber und das dann taktisch, na, ich meine, man kann ja schon ein bisschen taktisch damit spielen, wann du was kaputt machst und wann du es, weil du Deckung brauchst, wieder aufbaust oder weil du es vielleicht nochmal so einstürzen lassen musst, dass du dadurch Kettenreaktionen auslöst. Also man hätte ja schon was mitmachen können, aber also wirklich schon der Ansatz, das wirklich in so ein dunkles sonnenloses Höhlensystem zu bringen, wo einfach nichts ist. Dann kommen noch so uninspirierte Monster dazu, so irgendwelche Aliens. Ich habe schon wieder vergessen. Genau, jetzt war es auf einmal kein Guerillakampf, sondern es waren Aliens. Jetzt müssen alle unter Tage, weil die Aliens auf einmal aufgetaucht sind. Aber gruselig war es ja dementsprechend auch nicht. Also es war wohl auch nur nicht sehen, weil es so dunkel war. Es war wohl auch ein bisschen inspiriert von Dead Space, aber nicht mal 1% davon war drin. Ja, ein bisschen, ja. Also was jetzt die Stimmung angeht. Das habe ich wirklich nie verstanden, als ich schon die ersten Trailer gesehen habe und ich dachte, okay, das fängt jetzt in der Höhle an oder was, aber dann ist man schon wieder in der Oberwelt. Nö, das ist halt irgendwie mit ganz wenigen Ausnahmen ist es halt echt nur in dieser fucking Höhle. Und da als dann die Pressemitteilung kam, ich meine, um die Leute tut es mir dann immer leid, aber dass sie das Studio quasi geschlossen haben oder ausgelagert haben und Red Faction nicht mehr weitergeführt wird, dachte ich auch, ey Leute, das hätte ich euch vorher sagen können, dass das Ding einfach nicht gut ankommen wird. Also, naja. Also für mich echt eine große, große Enttäuschung. Konnte ich nicht nachvollziehen, wie man so ein Spiel so an die Wand fahren kann. Ist echt schade gewesen. Ein weiterer Titel im Juni, der auch lange wartet gewesen ist und endlich ich auch die Möglichkeit dann hatte, auch noch mit dem Entwickler vorher zu quatschen, Child of Eden, Tetsuya Mitsubishi. Ja, ach stimmt, da waren wir ja zusammen bei der Präso. Da waren wir zusammen bei dem Event. Very crazy, yeah. Ja. Ja. So, Child of Eden, Rez mit Kinect. Ey, lustigerweise habe ich mir nur dafür die verdammte Kinect Ding, und seitdem staubt es auch wieder vor sich her, oder? Ja, ich habe noch so zwei, drei andere Sachen probiert, die auch relativ gut funktionieren. Aber Rise of Nightmares. Also mein Spielzimmer... Wir haben ja nicht gesagt, ob es gut ist oder nicht. mein Spielzimmer ist ein bisschen zu klein, deswegen spiele ich ungern Kinect. Ey, ich fand auch Child of Eden, fand ich echt sehr cool, wie du schon gesagt hast, Rez mit Kinect-Darstellung. Wem es nichts sagt, stellt euch vor, ein LSD-Trip zum Spielen mit Techno-Musik. Ihr müsst quasi anhand von Hand- und Armbewegungen Dinge auf dem Monitor abschießen und dazu hört ihr halt so einen sphärischen, psychedelischen, pumpenden Techno-Soundtrack. Man kann es nicht beschreiben, man muss es auf jeden Fall mal gesehen haben. Und ist von Cube Entertainment, ne? Ja. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Hat auch Lumines gemacht. Genau, weil er Lumines gemacht hat unter anderem und Meteos ist, glaube ich, auch von denen. Meteos ist auch von denen, ja. Genau. Und Rez. Also was an Puzzlespielen hat Mitsubishi vorher gemacht. Ja. Ja, und was an Puzzlespielen, da war ich neidisch auf dich, als du ihn treffen durftest, tatsächlich. Er hat sogar damals schon auf meinem Rez... mir gefragt, oder? Nee, auf meinem Rez-Vibrator, den ich in Japan gekauft habe, hat er unterschrieben. Du hast echt den Trans-Vibrator noch gekauft. Das hast du mitgenommen. Der hat erstmal geguckt, dass du das Ding da auspackst. Ich habe den in Japan gekauft und egal. Ja, auf jeden Fall, man muss sich das Ding mal angucken, ob man auf sowas Bock hat oder nicht. Man kann es auch, wenn man jetzt nicht das Kinect-Erlebnis haben will, dass man alles durch seinen Körper dann steuert, obwohl es zu bevorzugen ist. Ich fand, es war genauer mit dem Controller, es war schon ein bisschen genauer zu spielen, aber das Erlebnis ist nicht ganz so toll, als wenn du dich da wirklich dann reinfallen lässt in die Musik und die Bilder. Ja, das stimmt. Also ich spiele es auch, also Kinect-Spiele generell sollte man irgendwie auch echt so spielen. Wenn die denn funktionieren, sind die ja auch darauf ausgelegt, dass man es irgendwie eben mit Körpereinsatz spielt. Was mich aber genervt hat, was mich immer noch nervt bei Kinect-Spielen, ich möchte nicht stehen beim Spielen. So ganz banal, aber ich habe keine Lust, vom Bildschirm zu stehen. Ich komme mir dabei doof vor, es macht keinen Spaß. Ich stehe generell nicht gerne. Ja, also und ich bin auch in meinem Kopf, ja, also einfach eine halbe Stunde unbeweglich irgendwo stehen und maximal die Arme bewegen, geht meinem naturell entgegen. Also dann setze ich mich lieber. Und ich bin auch aufgewachsen, in meinem Kopf sind Videospiele verbunden mit, ich sitze entweder auf dem Sofa oder damals noch im Schlafanzug, Sonntagmorgens direkt vorm Fernseher mit Schneidersitz auf dem Boden und habe das Pad in der Hand. Aber ich stehe nicht eine Stunde vom Bildschirm und bewege nur die Arme. Das nervt mich tierisch bei Kinect. Ich will mich hinsetzen können. Da bei den meisten Kinect-Spielen würde ich dir zustimmen. Bei Child of Eden sehe ich es mehr so, es will ja ein bisschen so eine Art sein, was weiß ich, so eine Art Rave-Gefühl oder bist auf der Tanzfläche oder sowas so simulieren, als ob du dir 300 Ecstasy-Pillen reingepfiffen hättest und lässt dich von dem Bild und dem Ton berauschen, da gehst du richtig ab. So ist das Spiel natürlich nicht. Yeah, gute Laune. Ja, aber ich stehe eher bei einem Child of Eden auf beiden Beinen und würde das eher dann so spielen, als dass ich mich dann hinsetze und präzise mit der Hand versuche, dann, was weiß ich, die ganzen Monster und fliegenden Mädels abzuschießen, die dort... Mädels? Ja. Story übrigens, das Internet der Zukunft wurde von einem Virus heimgesucht. Und das Internet der Zukunft ist wo? Im Hirn der Menschen. So. Haben wir es jetzt. Deswegen sage ich ja, die Menschheit wäre besser dran mit nur Internet und ohne Menschen. Genau, es wäre viel geiler. Ja. Viel weniger Noobs. Neben Child of Eden rausgekommen Alice, Madness Returns im Juni. Die Fortsetzung zu American McGee's Alice. Hey, dran schüttel voll den Kopf, ey. Ja, du auch. Nee. Was? Ich hab's durchgespielt, du Arsch. Beide durchgespielt. Nee. Hä? Ja, er hat vor Freude hin und her bewegt den Kopf. Ach, nee. Also uns gefiel das gut. Das ich rede jetzt mal für dich mit, Wolf. Ne? Ja, mach du. Ja, ein schöner Zelda-artiger Klon. Also nicht ganz Zelda, ja, aber ein bisschen. Also weniger, ja? Zelda, mehr Super Mario im Dunkeln. aber tatsächlich fand ich das Design ganz gut. Ey, mit einer Pfeffermühle auf Gegner schießen, Schweinenasen irgendwie pfeffern, dass sie Boni freilegen. Das Einzige, was halt genervt hat, war die Kamera. So wie es halt immer ist, wenn du eine Kamera frei steuerbar haben kannst. Du verspringst dich halt einfach total oft. Ansonsten war es einfach ein nettes, rundes Spiel, das sich jetzt auch nicht so oft wiederholt hat eigentlich. Echt? Also ich habe es eigentlich gerade umgekehrt empfunden. Ich fand, das war viel zu lang. Es hat sich mich extrem wiederholt. Das ist komplett andere Richtung. Oh, ist aber schön hell hier. Was, ist komplett dunkel? Nee, aber ja, du hast ja auch verschiedene Szenarien und sowas. Ja, ich fand's auch zu lang. Du hast verschiedene Szenarien, aber wenn ich jetzt mal gezählt hätte, wie oft ich von einer Dampfblaseplattform auf die nächste gepustet wurde, käme ich, glaube ich, bei 500 raus. Ja. Also, aber das war ja auch ein Achievement, 500 Mal sowas zu machen. Ach, halt die Fresse. ich hab so das Gefühl gehabt, ab der Hälfte des Spiels kam überhaupt nichts Neues mehr hinzu. Die haben halt nur alle 2 Stunden mal die Levelgrafik verändert. Und auch, also gerade so am Ende, wenn halt so ein Boss-Gegner bestehend aus so einer Porzellan-Kinderpuppenfigur auf dich zukommt, ist es geil, aber so beim 30. Mal ist es schon nicht mehr geil und beim 50. Mal bin ich fast eingepennt. Als ich gespielt habe, ich habe dann nebenher irgendwie im Internet, ich glaube, die Star Wars Reviews von Red Letter Media noch geguckt, weil mich hat's einfach nicht gepackt, ich wollte es nur durchspielen. Also das Spiel wie bei Eleanor, ein Drittel weniger Spielzeit wäre richtig gut gewesen. Die Hälfte hätte auch schon gereicht. Ja, eigentlich hätte sogar die Hälfte gereicht. Gibt es mittlerweile sehr, sehr günstig. Ich habe es jetzt für 12,5, glaube ich, aus England bestellt. Also ich glaube, dafür. Ja, also da kann man jetzt auch nicht. Also der Stil ist auch ganz nett, wie gesagt. Also es gefällt mir gut. Auch das erste Mal, wenn du aus diesem Kinderheim, Irrenanstalts-Kinderheim-Haus. Wenn du durch die Straßen läufst, dachte ich mir so, hey, so müsste Fable eigentlich aussehen. Das ist cool. Das stimmt. Das war wie das coolere Fable. Ja. Genau, und da dachte ich mir so, hey, vielleicht kann ich ja auch hier ein bisschen interagieren. Das ging leider nicht, nee. Weil es ja im Prinzip wirklich nur ein Jump'n'Run ist. Und du hast natürlich recht, so viele Sachen wiederholen sich, aber die Sequenzen sind ganz nett. So die Geschichte ist, glaube ich, auch, wenn man auf sowas steht, ist sie auch ganz cool. Wenn man denn auf sowas steht, ich urteile nicht, ne? So in der Form. Ist es auch ganz cool, ja. Ja. Ey, nee, also kann ich entweder abschrecken. Es hat auch ein sehr schönes Eislevel. Oh, muss ich jetzt gerade nachdenken. Das Leveldesign hat mich teilweise ein bisschen an Psychonauts erinnert, was ich sehr sympathisch fand. Aber ey, wie gesagt, einfach viel zu lang und hat sich sehr gezogen, aber prinzipiell so für einen guten Zehner kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Sollte man. Apropos definitiv. Für einen guten Zehner, obwohl da wäre vielleicht auch schon zu viel. Sie haben es zusammengebaut nach 13 Jahren. Es ist rausgekommen Mitte Juni. Ich war froh, dass ich es gespielt habe und dass ich endlich dieses Kapitel bei mir ad acta leben kann. Chris wird uns gleich darüber erzählen. Es ist natürlich Duke Nukem Forever. Nur kurz zu Alice, weil der erste Teil, der erste Teil war ja wirklich tatsächlich richtig gut. Heutzutage lockt er halt eigentlich niemanden mehr irgendwie vor die Kiste, aber du kriegst einen Code dazu. Wenn du Alice Madness Returns kaufst, kriegst du einen Code. Bei der PS3 aber nur, oder? Ich glaube, bei Xbox und PC. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Sollte man sich auf jeden Fall dann aber. Der erste war nämlich ganz cool gewesen. Muss man mal schauen, welches System davon betroffen war. Ist vielleicht aber mehr wert als die 10 Euro des zweiten. Also, aber zum lang erwarteten und am Ende vielleicht für viele zu Recht zu lang erwarteten und hätten sie sparen können. Duke Nukem Forever ist rausgekommen im Juni. Wie war es, Wolf? Duke Nukem Forever nach 13 Jahren Antizipierung, Vorfreude. Auf das beste Spiel aller Zeiten, wie es versprochen wird, wie war's? Also bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, mit fortlaufender Spieldauer von Stunde zu Stunde wurde meine Motivation geringer, mich da noch weiter durchzubeißen. Also es fing ja relativ nett an, also dieses... Man hat es in Kauf genommen. Okay, ich akzeptiere es. In den ersten paar Minuten fand ich dieses Gefühl, dass der Duke immer noch der Duke ist und eben nicht probiert, sich so neuen Gameplay-Trends anzunähern, fand ich echt ziemlich sympathisch. Also da fand ich noch diese schlechten Sprüche und gleich, dass du in den ersten 5 Minuten so eine schlechte Sex-Anspielung hast, so dass 2 Mädels so von unten hervorkommen und dich fragen irgendwie, ob es gut war und das Spiel auch. So, fand ich schon nett, aber dann hab ich gemerkt, dass keiner verstanden hat, irgendwie daraus was zu machen und mit diesem Humor so offen, so plump, aber gekonnt offensiv umzugehen, dass es schon wieder lustig ist, sondern die haben wie sich echt gedacht, ey, pass auf, wir haben jetzt hier den Duke, der reißt die ganze Zeit schlechte One-Liner, ab und zu kommt mal ein Tittenwitz Und die Leute biegen sich vor Lachen, weil wir in den ironischen 2010er bis 2020er Jahren sind, wo wir alles nicht ernst nehmen müssen. Und es hat überhaupt für mich nicht funktioniert. Es ging total nach hinten los. Davon unabhängig fand ich auch das Spiel an sich. Das Spiel war einfach unglaublich öde. Ich fand das so langweilig. Ich gehe da irgendwo lang und dann kommen so drei Schweinepolizisten. Dann gehe ich halt in Deckung, komme ich raus, baller die um, dann dauert es 5 Minuten, bis die alle weg sind, dann gehe ich weiter. Dann ist 10 Minuten einfach mal gar nichts. Ich sammle ein paar Items ein, dann komme ich wieder an eine Stelle, wo mich wieder Gegner attackieren. Also auch da sind wir wieder beim Punkt, für mich hatte das überhaupt gar keinen Spielfluss. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt gerade so, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, okay, jetzt bin ich gerade im Duke Nukem-Modus, so, jetzt ist gerade alles geil, so, jetzt passt alles, cool. So, für die paar Stunden, wo ich spiele, ist alles top und da bin ich nie dran gekommen. Also mich haben immer wieder Sachen genervt und rausgerissen, diese furchtbare Sprungeinlage, wo du so als kleiner, geschrumpfter Duke über diese Hamburger... Da hätte ich fast schon, also mit Ausnahme der Steuerung, die Passage an sich fand ich nett, aber die Steuerung hat es wahnsinnig scheiße nervig gemacht. Die Steuerung hat es nervig gemacht und auch hier wieder, es war zu lang. Das war einfach zu lang. Das kann man mal ganz kurz einwerfen, so als kleine Reminiszenz an irgendwas. Aber Hamburger. Ja, oder Liebling, ich habe den Duke geschrumpft oder so, aber daraus dann halt so einen 20-minütigen Geschicklichkeitstest zu machen, hat für mich wieder gezeigt, dass sie einfach überhaupt nicht verstehen, wie Dramaturgie in so einem Spiel funktioniert. Du merkst sehr deutlich, dass Gearbox maximal nichts anderes gemacht hat, als in den 2 Jahren nochmal zusammenzuschrauben, was die jetzt da gerade an Assets und Leveln hat, nur nicht sich wirklich dann darum gekümmert haben. Die Passage, die du gerade erwähnt hast, wo du als kleiner Duke dann über die ganze Küche springen musst, oder das andere, was eigentlich auch in kleinerer Form interessant gewesen wäre, du fährst mit einem kleinen Buggy die Level entlang und musst dann den kompletten Level dann wieder zurücklaufen, nachdem du aus dem Buggy ausgestiegen bist. Man merkt im Spiel sehr, sehr deutlich an, eben, dass da 13 Jahre Ideen und Versatzstücke drinstecken, die mal irgendwann mal gemacht wurden, immer einer Engine, immer mal einer anderen, und wo die dann gesagt haben, oh, da sind jetzt Spiele rausgekommen, die haben es besser gemacht, wir verfolgen den Punkt nicht mehr weiter. Und ich denke, Duke Nukem, so wie es letzten Endes geworden ist, wenn ich dieses Spiel so in der Form 2003, 2004 in dem Look gehabt hätte, hätte ich es, glaube ich, dann ganz okay gefunden, ganz nett gefunden, vielleicht dann auch sogar gut. Hier war es einfach... Es wirkt fast schon antik gegenüber Shootern, die du dann heutzutage spielen kannst. Leg da mal ein Call of Duty Modern Warfare dann daneben oder selbst ein Bulletstorm und andere Geschichten, also speziell Bulletstorm, was ja auch auf diese Comedy-Schiene dann dort versucht zu gehen. Duke ist kein gutes Spiel per se, oder Duke Nukem Forever. Es ist nett, dass ich mal den Abschluss dann dort spielen konnte. Was mich eher gewundert hat, ist, dass Leute dann wirklich dann überrascht waren, dass es kein gutes Spiel ist. Ne? Weil sonst wäre es ja längst rausgekommen innerhalb der 13 Jahre und wäre nicht immer wieder weiter verschoben worden. Naja, also ich muss auch sagen, ich will nicht sagen hohe Erwartungen, aber ich hatte zumindest Erwartungen, weil ich gehofft habe, dass es mir halt irgendwie auf diese Duke Nukem-Art so viel Spaß macht, dass ich über eine schlechte Grafik und all sowas hinwegsehe. Es hat, also, null vom Pacing der alten Duke Nukem, also Duke Nukem 4D. Das ist nicht klug, clever und irgendwie smart werden würde, das war mir alles klar. Und dass die Grafik jetzt auch nicht berühmt werden würde, war mir auch klar. Das fand ich aber alles nicht so schlimm. Wenn es einen gewissen Zug gehabt hätte, wenn es so einen Drive gehabt hätte, auch einen gewissen Biss, also ey, so virtuelle Titten und dass du ein Stück Scheiße in die Hand nehmen kannst aus so einer Kloschüssel, Alter, ey, da hebe ich nicht mehr die Augenbrauen. Also wenn es das ist, was die so als subversiven gegen Mainstream-Humor empfinden, dann sage ich, ey Leute, ihr seid 15 Jahre zu spät. So ganz im Ernst, das ist es so, das sind eure Ideen. Genau, du merkst ja deutlich, also wir hatten es, glaube ich, im Storytelling-Cast dann auch gesagt, auch speziell sogar in Richtung Duke Nukem. Wir sind quasi aus unserer Generation parallel mit den Videospielen groß geworden. Als wir geboren wurden, waren die Videospiele auch quasi am Anfang. Und im Endeffekt spielen wir mit Duke Nukem Forever ein Spiel, was quasi den 15- oder 14-Jährigen in uns anspricht. Und wir sind mittlerweile nicht nur als Personen gewachsen, sondern auch das Entertainment und die Spiele sind an sich gewachsen und wie sie dann sowas präsentieren. Und ich meine, du gehst ja auch nicht und findest jetzt heutzutage noch alles geil, was du als 14-Jähriger und 15-Jähriger dann toll fandst. Na, da kannst du eher über so einen kleinen Tittenwitz oder irgendetwas dann drüber lachen, als wenn du jetzt das schon tausendfach gehört hast. Und Duke Nukem ist eben 95, 96, 97. Ja, das stimmt. Also, aber dass wir keine 15 mehr sind, heißt ja nicht trotzdem, dass die Zeit weitergelaufen wäre und sich weiterentwickelt hätte. Also selbst so ein 14-, 15-Jähriger... Du selbst hast dich weiterentwickelt aber. Ne? Und die Videospiele an sich ja auch ein bisschen. Ja, natürlich, natürlich. Ich glaube nur, dass auch ein 14- oder 15-Jähriger, dass der mit solchen Dingen aufgewachsen ist, mit solchen Videospielen aufgewachsen ist, dass nicht mal dem so ein müder Scheiße-Gag... Absolut. Deshalb meine ich ja unsere Generation, weil es hat parallel stattgefunden. Spiele und wir. Ne? Das ist was anderes, als wenn ein 15-Jähriger heute, der lacht nicht wie wir 95 über diese Tittenwitze. Ja, genau, so meinst du. Ja. Das meine ich absolut. Es hat einher, weil das Spiel wird sich kein 15-Jähriger mit dem Arsch angucken, Duke Nukem Forever, der guckt sich an, was ist das für ein Käse? Ja, genau, der spielt COD, der spielt genau, GTA sagt, das ist ja kompletter Schwachsinn. Sowas kannst du dem nicht anbieten. Und wir sind enttäuscht eben, weil wir einfach dem entwachsen Alter, sind. Alter, und längst. Überhaupt, bei Duke Nukem, die Ladezeiten, das war ja wohl das Allergeilste. Gut. Ey, in der Zeit, da habe ich ein Buch gelesen zwischen zwei Levels. Das war der absolute Wahnsinn. Und der fucking Bosskampf gegen diesen Octa King. Das war für mich wirklich so ein Stinkefinger in Spieleform. Als hätten die Entwickler gesagt, hier, du Arschloch. Du magst unser Spiel nicht so. Dieser Bosskampf, den haben wir jetzt für dich. Und da habe ich aufgehört. Ich hab's nicht weitergespielt. Ich hatte keine Lust mehr. Ach Gott, ich könnte ewig drüber reden, wie beschissen schon dieser Kampf war. Das war der mit den großen Brüsten. Den meinst du? Nee, oder danach? Da fliegen doch immer diese komischen Octa-Brains rum. Ja, auf dem Häuserdach. Nee, es war kein Häuser, es war, glaube ich, in so einer Fabrikanlage. Es gab halt so einen großen Octa-King und dann halt so kleinere, die immer wieder nachgespawnt sind. Und du konntest dich rechts in so einem Fahrerhäuschen, das war nämlich so eine wirkliche Plattform, konntest du dich verstecken. Aber die ist irgendwann kaputt gegangen, diese Hütte, nach zu viel Beschuss. Und dann warst du quasi in den Schüssen hilflos ausgeliefert. Also, ey, ich meine, ich hätte den auch schaffen können, den Bosskampf. Der ist jetzt nicht unschaffbar, aber ich habe gemerkt, nach zwei, drei Versuchen, es nervt mich einfach zu sehr. Es ist nicht, dass er ein bisschen kniffliger ist, sondern wie er gemacht ist, geht mir einfach tierisch auf den Sack. Und da hatte ich keinen Bock mehr, habe ich auch gehört. Es ist eine Sache, also für meine Sache aus hätten sie es von mir aus gerne lassen können, Duke Nukem Forever so zusammen, weil dadurch den Mythos fand ich wesentlich interessanter und vielleicht mal eine Doku zu sehen über die Entstehungsgeschichte hätte ich tausendmal interessanter gefunden als das fertige Spiel, das mir letzten Endes nichts anderes gebracht hat, als Mythen zu zerstören. Ja, und einfach so eine schöne Geschichte wurde, oder eine interessante Geschichte, nicht schön per se, wurde aber zu einem recht unbefriedigenden Abschluss mit dem Release des beschissenen Spiels am Ende abgeschlossen. Aber der Publisher hat schon gesagt, es hat sich gelohnt. Die haben echt viel cooler damit gemacht. Die haben ja nicht so viel, wie sie dachten. Also ich glaube, du kriegst ja heutzutage dann die ganzen 3,5 Milliarden Special Editions, Balls of Steel Edition und wie die alle heißen, mit Duke-Büste für ein paar Euro nachgeworfen. Also wer sich das da noch zulegen will. Der DLC ist richtig langweilig. Hm? Der Download-Content ist auch mega langweilig. Es gab echt Download-Content. Das war ja diese Spielmodi, ne? Hä? Das war doch diese neuen Spielmodi, die andere Spiele verarscht haben. Weiß ich schon nicht mehr, war einfach scheiße. eine sehr diffizile Aussage. Ja, ey, was soll man da sagen? Das ganze Spiel war der größte Rotz der Welt. Letzten Endes waren sie auch inkonsequent. Ich glaube, die haben die mittlerweile nicht rausgepatcht, dass du nur zwei Waffen haben kannst. Weil das war ja auch wieder so eine Rückführung, dass du nur zwei Waffen hast und die dann auch runterschmeißt jeweils, damit du dann dein Arsenal nicht so groß wird. Da hat wirklich auch keiner drüber nachgedacht, ey. Nee, also was nicht. Das soll? Zwei Waffen? Damit da ein spielbares Spiel zumindest draus wird, hätten die wahrscheinlich nochmal zwei, drei Jahre investieren müssen bei Gearbox. Und Hauptsache, trotz des ganzen Gelds, das Duke Nukem über die 30 Jahre verschlungen hat, es hat Gewinn letzten Endes abgeworfen und damit sollte das Kapitel auch zu Ende sein. Aber das habe ich auch nie verstanden. Also ich meine, das Spiel war schon so lange Entwicklung, es hat ja eh keiner damit gerichtet, dass es rauskommt. Also die werden ja irgendwann mal so ein Skript, und ich benutze das Wort hier wirklich sehr lose, so ein Skript gehabt haben und Level-Ideen gehabt haben, also dass das Spiel quasi im Kern vom Inhalt her stand. Warum haben sie da nicht einfach eine neue geile Engine eingekauft und nochmal zwei Jahre investiert? Also auf die zwei Jahre wäre es jetzt auch nicht mehr angekommen und hätten zumindest die Technik geiler gemacht. Also ich habe nie verstanden, warum die sich, wenn die 15 Jahre zu spät dran sind. Unreal Engine? Nee, ich weiß gar nicht mehr, welche Engine das mittlerweile ist. Es lief mal mit der Quake Engine ganz früher. Ja, aber das werden die doch nicht verwendet haben. Also ich hätte jetzt auch gesagt, was ist das gängigste heutzutage? Das ist die blöde Unreal Engine. Nimmt man die, klatscht nicht drauf. Ich hätte vielleicht eher die Zweier oder so dann fast schon eher gedacht, weil es sieht doch schon relativ altbacken aus. Also auch die Texturen, die späten Arten. Also wirklich, dass die Levels langweilig sind und dass das Pacing und sowas nicht stimmt, okay, aber die, wenigstens die Verpackung, also in der hätten sie doch bis zum Schluss noch feiern können. Ladezeiten von einer Minute finde ich nicht akzeptabel. Da habe ich keinen Bock drauf. Wer weiß natürlich, wie viel, also Gear Gearbox hat doch so seine eineinhalb, zwei Wochen gebraucht, aber wir hatten ja wirklich nur zwei Leute da im Team, die einfach nochmal zusammengeschraubt haben mit minimalen Aufwand, Hauptsache das Spiel jetzt noch rausbringen. Das ist noch irgendwie war das so? Fertig. Ich weiß es nicht. Das könnte eben durchaus sein. Also es war nicht wichtig, daraus ein gutes Spiel zu machen. Es war daraus ein Spiel zu, wichtig, daraus ein Spiel zu machen, was das verschwendete Geld wieder einspielt. Ne? Und darunter hatten wir dann zu leiden, sozusagen, wenn es rausgekommen ist. Duke Nukem Forever, ein anderes, weiteres Spiel im Juni, brauchen wir auch nicht allzu lange dort eingehen, gab es das Remake, endlich das erste Spiel für den 3DS, was sich einigermaßen gelohnt hat, Ocarina of Time in 3D. Sehr, sehr schönes Remake mit aufgewerteter Grafik, die jetzt auf Gamecube-Niveau statt. Hast du nochmal alles Skulltullas gefangen? Nee, nicht ganz alles Skulltullas. Es wurde auch nochmal ein bisschen. Es gab jetzt ein paar neue Sachen. Muss mal Boss, kurz was zu trinken holen. Mach das dran. Es gab einen Boss-Rush-Modus, der noch hinten dazu gekommen ist, und du konntest den Master-Quest sozusagen, wo die Dungeons dann neu waren und alles anders verteilt waren, im Anschluss nach dem ersten Spiel jetzt direkt auf der Karte freischalten und durchspielen, und er war jetzt gespiegelt komplett. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ein Testament, dass ein Spiel, was jetzt auch mittlerweile 13, 14 Jahre alt ist mit Ocarina of Time, selbst auf dem 3DS immer noch so motivierend und Spaß macht, zeigt, was das für eine Art zeitloser Klassiker ist. Hat natürlich dann aber auch, der Zahn der Zeit hat trotzdem natürlich daran genagt, wie es in der Richtung funktioniert. Weiter im Juni ebenfalls ein Teil mit der 3 im Titel. Dungeon Siege 3 ist rausgekommen für Konsolen und für PC, glaube ich, später danach aus. Ich habe es mir jetzt kürzlich dann bestellt. Ich war kein Fan der alten Dungeon Siege Teile, weil ich hasse dieses Diablo-typische klicken Gegner 30 Mal und sammel die Loot auf. Das hat mehr so einen leichten Action, also mehr Action-Aspekt jetzt drin gehabt, auch mehr hauptsächlich für Konsole entwickelt. Hatte damals noch das Interview gemacht für den mit einem der Entwickler, die hier in Hamburg vorbeigegangen sind von Square Enix. Liegt bei mir jetzt auf Halde und wird bei Gelegenheit mal gespielt. Habe ich auch nie gespielt. Ja. Deswegen was ich jetzt angefangen habe, habe ich mir auch gesagt, guck mal, es ist endlich angekommen. Hatte ich im Juni keine Zeit gehabt, aber hey, es ist Shinji Mikami, es ist Suda51, es ist Akira Yamaoka, es ist Shadows of the Damned für EA. Ein Titel, der jetzt, wo ich es gespielt habe, ich finde es schade, dass der ein bisschen untergegangen ist, aber ist jetzt auch nicht so der super-duper-Hyperknaller. Nö, ist es auch nicht. Also auch hier wieder, ich weiß, ich wiederhole mich langsam, aber da habe ich es auch wieder gemerkt, hätte man ein bisschen straffen können, was eigentlich bizarr ist, weil es ohnehin keine allzu lange Spieldauer hat. Aber auch da, ich finde, das ist wieder eins dieser typischen Spiele, die ab einem gewissen Punkt nichts mehr zu sagen haben. So, da ist irgendwie alles gelernt, alles gemacht und da wird nur noch so ein bisschen in der Levelgrafik an sich variiert, aber wirklich was Neues kommt da nicht mehr dazu. Also du bist halt in deiner Comfortzone und wartest quasi eigentlich nur noch drauf, bis du es durchgespielt hast. Also so hatte ich das zumindest. Aber bis dahin muss ich sagen, hatte ich echt eine Menge Spaß. Also da ist es wie so oft, ist es einfach die Aufmachung, die Atmosphäre, die Hauptcharaktere sind einfach geil, also Garcia fucking Hotspur. Garcia Hotspur, auch stilistisch, also da wird Chris gleich nochmal dazu sagen, unseren guten Freund dann Johnson. Johnson, ja. Die labernde Knarre. War super, ich habe echt ein paar Mal gelacht und da zum Beispiel, da funktionieren diese schlechten sexuellen Anspielungen wieder. Also, weil das ist Absicht dort eben. Da ist es wirklich auch mit vollem Wissen dann so gemacht worden, nicht auf Ernsthaftigkeit gesetzt. Genau, das ist, also auch wenn man etwas bewusst plump doof macht, aber man muss es ja irgendwie immer mit Fingerspitzengefühl machen. Also es muss ja schon, selbst wenn irgendwas auf blöd gemacht ist, muss es ja nicht heißen, dass es wirklich blöd ist. Und das war so ein Fall, wo es für mich sehr gut funktioniert hat, weil es einfach hervorragend in diese ganze völlig übertriebene Pulp-Version von so einem Horrorspiel reingepasst hat. Mhm. Wohingegen Duke Nukem Forever war es halt reiner Selbstzweck. So. Man merkt bei dem Spiel sehr deutlich, dass da wirklich die Leute, die dahinter standen, ich merke, von wem welche Versatzstücke gekommen sind. Ne? Yamaoka hat sehr viel für die Stimmung getan, die Musik, ich habe den Soundtrack jetzt nochmal durchgehört, der hat teilweise sehr, sehr viele Anleihen an Silent Hill Homecoming an den Soundtrack. Unabhängig vom Spiel finde ich einer seiner besten Soundtracks, die Yamaoka gemacht hat, und das sind teilweise ähnliche Themes, hat ein Punk Intro noch dazu geschrieben und so richtig schwierige Gitarren alles dazu gepackt. Also die Stimmung hat Yamaoka gemacht. Vom Spiel her sind Resident Evil 4 Versatzstücke drin, weil es spielt sich sehr wie so eine Art Resident Evil 4 2 ein bisschen vom Spielprinzip her mit der Kamera und der Steuerung, allem drum und dran. Bisschen strange fand ich dieses Schatten- und Lichtspiel, was dort eingebaut wurde, dass du immer dann sozusagen deine Lampen einschalten musst. Ansonsten hat mich auch ein bisschen an dann ältere Shooter auf der Xbox 1, wo du dann auch du darfst nicht dorthin gehen, sonst fressen dich dann die komischen Monster auf, wenn du dann in den Schatten trittst. Na, der dritte Teil ist jetzt, wenn ich jetzt den ersten Teil nenne, dann, ach, ich sag nicht, ob der gut oder schlecht war. In Gears of War 1 gab es dieses Feature. Ja, wo du dann in gibt's auch im Download Content zu Gears of War 3 die Krill. Ja, da kommen wir zu. Ja, Krill heißt das, also Krill Storm. Und das ist so, dass wenn man im Dunkeln ist, dann wird man da sofort automatisch getötet. Gegrillt. Das hast du jetzt aber nett gesagt. Ja. Getötet. Ja, das fand ich bei Shadows of the Damned sogar ein bisschen nervig, diese Schatten. Am Anfang war es geil. Und dann, ja, aber es hat sich halt, kam zu oft. Genau, wie so oft kamst du oft? Ich meine, das mit dem Ziegenkopf und so, das war alles lustig. Und auch, dass du die Erdbeeren reinstopfen in die Baby. Genau, das war super. Ja, aber beim 100. Mal war es halt. War's doof. Ja. Verschiedene Früchte, andere Babys. Genau. Ich meine, du merkst. Das ist mein Motto. Genau, und eben, dass das von Suda 51 kam, eben dieses Over-the-Top, die Charaktere, die Story, dass du eben Garcia fucking Hotspur bist, dessen Freundin von dem Lord der Dämonen, weil Garcia der Dämonentöter unter den Dämonentötern sozusagen ist, in die Unterwelt entführt wurde und immer wieder umgebracht wird, weil er sich an Garcia rächen will. Einfach, dass der Startpunkt ist für ein richtiges Pulp over the top, mit jeder Menge Blut, Gedärm und Pimmelwitzchen ausgeschaltetes Spiel. Genau. Ne? Und das muss man nicht mögen, aber wenn man auf diesen Stil irgendwie damit kann, auf der Wellenlänge liegt, wird man, finde ich, sehr, sehr gut eben unterhalten. Also schön inszeniert. Absolut. Ja. Nur das Spiel ist eben dafür ein bisschen, hat seine nervigen Stellen und stand ein bisschen im Hintergrund, finde ich, gegenüber dem Stil und dem Design. Das stimmt. Es hat kein Resident Evil 4, das ist alles geil Level. Das ist absolut korrekt. Also es ist mir auch aufgefallen, dass das eigentliche Drumherum, die Inszenierung ist besser als das Spiel an sich. Da muss man halt so ein paar Macken in Kauf nehmen. Ich fand zum Beispiel auch die Kameraführung teilweise ein bisschen unglücklich. Die war oftmals zu nah dran und ich hatte wirklich keine Übersicht und demzufolge fand ich dann auch manche Schusswechsel so ein bisschen fummelig und hab da öfter mal Leben verloren, auch wenn es nicht unbedingt meine Schuld war. Das muss man alles einfach da mal billigend in Kauf nehmen und dann kann man damit durchaus Spaß haben. Also auf jeden Fall, auch mittlerweile. Ich habe die Zeit nicht bereut, die ich investiert habe, um es durchzuspielen. Und was ich richtig gut fand, Entschuldigung, aber war diese Sequenz, wo du quasi über die riesigen Brüste deiner Freundin oder über den Hintern. Und über den Hintern läufst. Und zwar nicht nur, weil man da riesige Brüste endlich mal auf dem Bildschirm gesehen hat, sondern auch, das fand ich, das habe ich einfach. Ich habe das einfach nicht erwartet. So. Also irgendwelche schlechten One-Liner und noch ein paar Gewaltexzesse und schlechter Spruch von Lisa Johnson. Johnson ist ein fantastischer Charakter. Das habe ich erwartet, aber dass ich dann quasi in so einer fast surrealen Traumsequenz dann irgendwie echt über den überdimensionalen Körper meiner eigenen Freundin. Während sie lacht und giggelt, also so eindeutig sexuelle Anspielungen, ohne plump pornografisch zu sein. Also bei God of War gehst du halt mit den Tussis ins Bett und musst ganz oft X hämmern und dann wackelt der Bildschirm. Ho, ho, ho, ho. Ja, genau. Und also da fand ich das in Shadows of the Damned noch weitaus feinfühliger und im Rahmen des ganzen Spiels hat es auch besser reingepasst. Also das war eine Sequenz, ich habe es gern gesehen und ich fand es einfach überraschend. Das hat für mich aufgebrochen und ich finde es immer gut, wenn ich nicht am Anfang des Spiels schon exakt weiß, was bis zum Schluss passieren wird. Und das war so ein Spiel. Das hat auch viele Spieler irgendwie ein bisschen auf die Schippe genommen, glaube ich. Zum Beispiel Resident Evil 4 gibt es ja den Verkäufer. So, hey, ich habe hier was für dich. What are you buying? Ja, genau, der an jede Ecke auftaucht, wo egal wie abgefahren die Ecke ist, er steht da halt. Und das Ähnliche gab es ja auch bei Shadows of the Damned. Mit diesem Typen, der die ganzen Lichter um sich herum hat. Ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie er heißt. Ich auch nicht, aber dieser Dämon. Aber wenn du was kaufen willst, musstest du ihm halt Diamanten in den Mund stecken und er hat einfach das ausgekotzt, was du haben möchtest. Das ist schon sehr gut. Der Humor war natürlich over the top und es war halt oftmals ein bisschen pubertär. Ja, absolut. Ja. So, aber es war halt immer noch mit so einem Augenzwinkern, das Augenzwinkern, das ich bei Duke Nukem vermisst habe, tatsächlich. Es ist eine sehr schwierige Waage, das zu treffen, sozusagen, diesen Punkt zu haben. Ich glaube, mit dem Talent, was dahinter stand und auch speziell Mikami und Suda 51 haben wirklich dann gut zusammenarbeiten können in der Sache. Vor allem glaube ich, dass es deshalb gut funktioniert, weil es zwei Charaktere sind, die sehr unterschiedlich sind. Also du hast den Hauptcharakter, der einfach mega badass ist und Bock hat, seine Freundin wiederzufinden und halt eigentlich nur deshalb da ist, um seine Liebe wiederzubekommen. Und dann hast du Johnson, sein Schießprügel, die Fackel, alles, was er halt sein soll. Und er ist halt für die schlechten Witze verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich, dass er halt während er quasi als Waffe größer wird und sich Garcia das Ding quasi im Lendenbereich hält, macht er Kasching und wird halt viel größer und stellt halt quasi ein erigiertes Genital dort. Danke, dass du es nochmal ausgeführt hast. Ach so, sonst hätte ich das anders gedacht. Bevor man es nicht versteht, möchte ich es halt noch immer erwähnen. Ja, das finde ich sehr gut. Aber Shadows of the Damned, auf jeden Fall, bei mir liegt es jetzt zu Hause. Ich habe die ersten paar Level gespielt. Die Story war geil. Ich werde es jetzt auf jeden Fall weiterspielen in den nächsten Tagen. Ja, macht Laune. Die Story war auch geil. Ich möchte doch mal kurz darauf zurückkommen. Was war nochmal geil? Die Story war ganz geil. Die Story war sehr gut. Und Peniswitze. Und es war auch traurig stellenweise. Ein bisschen. Die nächsten Spiele im Juni, fast schon eher ein Trans-Special in der Richtung. Okay, Street Fighter 4 Arcade Edition. Brauchen wir nicht viel laufen zu lassen. Nee. Drei neue Charaktere, glaube ich. Evil Ryu, Evil Akuma und der andere ist mir empfangen. Hakan. Wie? Hakan, der Ölwrestler. Es gab einen neuen Hakan beim Super Street Fighter 4 Arcade. Das ist mittlerweile... Ach nee, ja, du hast ja recht. Mittlerweile alles ein Klumpen. Ich komme durcheinander, ja. Ein einziger Street Fighter. Genau, es ist mittlerweile die dritte Version von dem Spiel, die rausgekommen ist. Drei neue Charaktere, inklusive Evil Ryu und Evil Akuma. Dazu plus am Balancing nochmal gearbeitet, das natürlich dann das letzte Super Street Fighter 4 dann ersetzen tut. Über den nächsten Titel, tut. Genau. Dynasty Warriors Gundam 3. Hast du bei Dynasty Warriors 7 da erzählt? Da hast du einen Titel auch nochmal, an dem du 100 bis 200 Stunden investiert hast dran. Ja, ne? Dynasty Warriors mit Gundam, also Gundam. Fand ich auch völlig unprofessionell, wie Wolf und Chris das Spiel auseinandergenommen haben. Die haben ja echt keine Ahnung. Ey. Alter Schwede, ey, wir hatten halt mega Spaß unseres Lebens. Es ist so lachhaft. Das war das schlimmste Spiel, das ich hier je gespielt habe. Ja, aber auch hier kann ich überhaupt nicht belegen, warum ich das so lange gespielt habe, weil ich habe es reingelegt, fand es hässlich und habe gesagt, oh, da versenkst du jetzt aber nicht so viel Zeit drin. Dann ist nur 150 statt 200. Ja, echt ganz blöd. Also es scheint wahrscheinlich so ein neues Steckenpferd von mir zu werden, diese Massenschnitzelspiele, die finde ich geil. Aber die also sind ja auch geil, habe ich dir immer gesagt, die sind cool. Ja, die sind geil. Auch, bei einem Dynasty Warriors 7 oder 5 oder 3 oder 1, da hast du halt noch Geschichte, da hast du ein bisschen Story, da hast du halt Charaktere, die du kennst oder kennenlernen wirst. Stimmt, das ist tatsächlich ein Unterschied Gundam gewesen. Bei Gundam hast du einfach nur... Ja, ping, ping, ping, ping, ich bin Anime-Roboter. Ping, ping, ping, ping, ping, ey, vor allem ping, ping. Diese und die Effekte sehen noch scheiße androgyne aus. Androgyne 15-Jährige, die sich mit Max gegenseitig ihre eigenen Liebesromanzen wie GZSZ in schlecht nochmal nachspielen. Ja. Alter, nee, das spiele ich doch nicht für Geld, ey. Und vor allem die Effekte sahen noch nicht mal geil aus. Überhaupt weißt, nicht. Weißt du, wenn du halt irgendeinen Button drückst, dann geht das mega krasse Marvel vs. Capcom 3 Superfeuerwerk ab. Dann wäre ich ja noch dabei. Aber da saß einfach so, okay, ich mach jetzt die krasseste Aktion aller Zeiten. Das war's dann. Ja, auch das, genau, habe ich auch gesagt. Da hat voll der Bums gefehlt im Vergleich zu Dynasty Warriors. Aber das hat trotzdem Spaß gemacht, weil da gab's auch irgendwelche Supermoves, wo du die ganzen Roboter wie so ein Schneeschieber vor dir hergeschoben hast. Das hat mir schon gereicht. Mehr wollte ich gar nicht. Und dann kam halt noch der Auflevel-Effekt dazu. Du kannst deinen Mobile Suit immer wieder verbessern. Reicht mir schon. Es ist sau hässlich gewesen, das Spiel, aber es hat, ich kann es gar nicht sagen. Ey. Speziell in Japan, nicht nur Dynasty Warriors sehr beliebt, auch Gundam ist dort sozusagen das größte Ding immer noch aller Zeiten. Oh, da hat sich das Kabel in meinem Schuh verhakt. Alles okay, Gregor? Brauchst du Hilfe? Ja, nee, das geht schon, kriege ich noch hin. Zwei süchtig machen soll für Japaner ist, glaube ich, die perfekte Verbindung für die gewesen. Es klappt anscheinend hier auch. Ich hätte ja auch gern mal das Fist of the North Star gespielt. Ja. Ich kann es dir gerne mal ausleihen. Hast du es mal gespielt? Ja, habe ich gespielt. Es ist ähnlich, es ist aber nicht ganz. Es war so träge, als ich die Demo gespielt hatte. Das hat mir nicht so zugesagt. Es hat schon ein bisschen mehr von Final Fight als so Dynasty Warriors, weil Dynasty Warriors ist ja quasi, dass du wirklich durchflügst die komplette Zeit. Ne? Und du musst dich dann schon bei Fist of the North Star hast du zwar auch viele Gegner, eben, wer es nicht kennt, so Endzeit mit Kenshiro, der den Leuten dann die Leute explodieren lässt mit seinen Fingern und auch sehr blutig, aber es war schon ein bisschen slower gepaced als jetzt typisch Dynasty Warriors. Es war slower gepaced. Mir ist das Deutsch nicht eingefallen. Ne? aber Gundam, was ist das für eine Serie? Also ich hab jetzt Gundam ist die klassische Roboter-Serie. Du kennst vielleicht Robotech oder sowas aus den USA. Das ist quasi Gundam, was noch oder Macross zum Beispiel. Die Sachen Leute in großen Roboteranzügen und die um das Schicksal der Menschheit kämpfen. Der einzige geile Roboteranzug ist eigentlich irgendwie aus Saber Rider. Ja, Saber Rider ist, naja, aber du hast, es gibt schon jede Menge andere Sachen außer Saber Rider. Nur weil Saber Rider das einzige ist, was du kennst, denkst du natürlich auch, dass es dann gut ist. Alter, ja, ich weiß. Du musst deine Ritze mal slower pacen, ey. Und es kam sofort ein Schmetterwall zurück, ey. Krass. Bitte slower. Gregor eskaliert. Ich werde mir auf jeden Fall einfach aus Eigeninteresse, auch wenn ich kein Dynasty Warriors Fan bin, dann das One Piece-Teil angucken, wenn es dann da ist, weil da habe ich persönlich ziemlich viel Bock drauf, mir das anzugucken, wenn es da ist. Letztes Spiel im Juni, fast schon ein Alibi-Release, fand ich auch, glaube ich, aber wir sollten es erwähnen unter den 3DS-Games, die rausgekommen sind. Resident Evil The Mercenaries, der Multiplayer, eigentlich, oder besser gesagt, der Highscore-Modus der alten Resident Evil-Teile, dann umgesetzt als Arcade-Action-Game für den 3DS. Was weniger, das Spiel selber war ganz okay, ne? Und mir hat als Multiplayer-Modus auch Spaß gemacht bei Resident Evil 4 und 5. Was die Kontroverse war, du konntest, wenn du das Spiel gespielt hast, der Spielstand ließ sich nicht mehr löschen. Das heißt, wenn du das Spiel gespielt hast, durchgespielt hast, kannst du das nicht löschen und sozusagen, weil alles freigeschaltet ist, du kannst die ganzen Aufgaben nicht mehr machen, sondern nur noch im Multiplayer oder sowas dann zocken, also nicht mehr diese Progression machen, wenn du es dann jemandem anderen gibst, der kann es nicht nochmal spielen und auch nicht weiterverkaufen dementsprechend. Und deswegen haben sich sehr, sehr viele Leute bei Capcom besperrt, weil dann verliert das Spiel enorm an Wert. Ich habe gelesen, die haben es jetzt geändert, ne? Du kannst das löschen, kannst oder? Kannst es mittlerweile, haben die mittlerweile ein Patch dafür gebracht oder wie willst du es machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch gerade überlegt, aber ich habe jetzt nur gehört, dass dieser Aufruhr gefruchtet hat und Capcom das jetzt geändert hat. Sei es jetzt bei Revelations, aber das glaube ich ja nicht, weil das noch nicht draußen ist. Doch, aber ich glaube, die neuen Spieler von Capcom wollte das als Feature machen. Ja, okay. Übrigens, euer Spielstand ist immer sicher und viele Leute haben dann probiert, den zu löschen, indem die beim Speichervorgang die Karte rausgezogen haben und alles. Hat nichts gebracht. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, es funktioniert. So hat mein kleiner Bruder damals Crackshot kaputt gemacht fürs Mega Drive. Einfach rausgezogen, wupp, weg. Und deswegen hast du auch deinen kleinen Bruder dann kaputt gemacht. Ey, ohne Scheiß, ey. Crackshot war aber auch geil. Deswegen habe ich nie wieder von deinem kleinen Bruder gehört. Zufall? Jetzt, ich dachte, du bist Einzelkind. Oh, oh. ich glaube, für zukünftige Spiele haben sie es jetzt rausgenommen, weil es aber so ein Shitstorm gegebenenfalls gekommen ist. Spiel selber, ganz nett gewesen. Ab in den Juli rausgekommen, ein Spiel, was hier, glaube ich, Ian und Anne dann gespielt haben in groß eine Stunde mit Earth Defense Force Insect Armageddon. Ey, habe ich auch mitgespielt. Hast du auch mitgespielt? Ja, klar. Budi auch. Was? Budi. Ach, Budi. Du ja auch, habe ich gehört. Ne? Nein. Budi auch. Wer? Wer? Was? Wer? Budi. Ja, Earth Defense Force, ne? Kenne ich noch in der alten, was war das, PS2-Version damals oder Xbox? Xbox war es. Xbox war es damals gewesen, als very, ja, sehr so B-Movie-Film als B-Movie-Spiel. Hier, Starship Troopers zum Nachspielen ein bisschen, oder? So in etwa. Also der größte Fan ist auf jeden Fall Ian. Der würde jetzt, glaube ich, zu einem langen Monolog anheben. Ich bewege mich um, ob der nicht zufälligerweise hintersteht und ich verstehe, ich habe gehört. Das nee, ja, im Prinzip, wer das Video nicht gesehen hat, ihr müsst euch echt vorstellen, ja, ihr habt die Wahl zwischen mehreren nichtssagenden Personen mit Kampfanzug und Jetpack auf dem Rücken, die Wahl aus vielen verschiedenen Waffen haben. Und man wird dann in so ein Level geworfen und im Kern geht es eigentlich darum, dass so eine Levelkarte, ein bisschen wie bei Dynasty Warriors, von Gegnern gesäubert werden muss. Nur sind es da halt nicht irgendwelche normalen Kampfroboter oder Soldaten, sondern ja, riesige Ameisen, Spinnen, Gottesanbeter, sonstige Insekten. Also alles, was irgendwie krabbelt, was eklig ist, was halt so einen typischen B-Movie-Horror-Flair hat, trifft man da als Gegner. Also es ist wirklich ein sehr, sehr stumpfes, relativ stumpfes, dummes Spiel. Man braucht nicht so wahnsinnig viel Taktik, wobei man im Koop-Modus schon so ein bisschen aufeinander aufpassen muss und man kann sich wiederbeleben und so. Also es bezieht seinen Reiz wirklich daraus, dass die ganze Map voll ist mit ekligen, riesigen Spinnviechern und außerirdischem Gesocks und Gekröse und dem ganzen Gelump und man ballert quasi einfach alle so zurück in die Hölle. Also man schießt alles um sich herum in Fetzen und es ist halt irgendwie echt einfach geil, wenn auf einmal so drei riesige Spinnen hinter so einer Häuserwand hervorkommen und man schreit erst so, ah, es ist ekelhaft! Und dann ballert man einfach weiter. Ich meine, es sind auch so schöne Details, wie dass Hochhäuser nach Beschuss dann auch in sich zusammenkrachen. Also ab einer gewissen Schlagzahl, so was die Waffen angeht und so, hast du um dich rum einfach nur noch reines Chaos. Das ist reines, pures, ungefiltertes Spielechaos. Aber das ist auch der Reiz davon. Also ich muss sagen, echt eine sehr viel Spaß. Also man kann es bestimmt auch anders sehen, aber als ich so die ersten paar Minuten damit gespielt habe, durch Ian halt, ich habe es bei ihm zu Hause das erste Mal probiert, weil er mich irgendwie genötigt hat, mit ihm zu spielen. Du bist ja angesteckt wahrscheinlich von der Energie. Ja, also genau das ist es, von der Energie dieses Spiels wirst du auf einmal angesteckt. Du merkst nach 5 Minuten so, okay, das ist richtig geil, ich find's gerade richtig geil. So in dem Moment ist es echt das beste Spiel auf der Welt. Es ist schnell, es ist leicht zu steuern, es ist eingängig, du raffst es sofort. Und ich meine, es hat halt riesige Ameisen und Spinnen. So, also viel mehr braucht ein gutes Actionspiel nicht, um einen längerfristig zu unterhalten. Zumal, also Ian ist auch ganz schlimm, irgendwie hat, weiß nicht, wie viele Wochen das schon gespielt, weil du halt irgendwie immer noch bessere Waffen freischaltest und noch bessere Rüstungsteile und all so ein Quatsch, wie man es halt heute so kennt aus Spielen. Also ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt Wochen und Monate beschäftigen würde, aber so, ey, eine kleine schnelle Runde zwischendurch, gerade wenn man einen Kumpel neben sich am Pad hat, dann ist es, also es gibt weniger, was mehr Spaß macht, wirklich. Ich kann es nur empfehlen, das ist geil, es macht Spaß. Ja, um da mal drei deutsche Philosophen zu zitieren, für den Kick, für den Augenblick, ja, da funktioniert es am besten. Drei deutsche, du meinst die Ruhrpott-Niggas? Nee, Moment mal. Ich mein Tic-Tac-Toe eigentlich. Warum? Ja, ah, okay. Doch, die Ruhrpott-Niggas. Nur für den Kick, für den Augenblick? Ich dachte erst, du meinst Basis. Wenn ich nur noch rein, wenn ich nur noch einen Tag. Ja. Wenn ich nur noch einen Tag. Alles geil damals. Nee. Zu leben hätte. Nach Earth Defense Force. Was würde ich tun, was würde ich tun? Das ist ganz, ganz schlimm war das. Egal, Entschuldigung, wo genau, war die Basis, richtig? Genau, Basis. Nach Earth Defense Force rausgekommen, für mich eines der schlechtesten Spiele des Jahres. Habe ich auch länger gespielt für einen Beitrag. Call of Juarez, The Cartel. Oh Mann. Habt ihr es gespielt hier? Call of Juarez, ich war, als wir zusammen bei der Child of Eden Präsentation waren, war im Nebenraum auch eine kurze Präsentation. War die Call of Juarez Präso. Call of Juarez. Und da dachte ich schon, ich wollte es nicht laut in der Runde sagen, aber dachte ich schon, holy fuck, das wird richtig scheiße. Das wird richtig schlecht, Freunde. Aber du hast das gespielt, ja, erzähl mal. Ja, wir haben ja bei Red Faction Armageddon davon gesprochen, das Alleinstellungsmerkmal einer Serie, was bei Red Faction dann die großen zerstörbaren Gebäude sind, das war weg bei Red Faction Armageddon. Bei Call of Juarez, der Kartell, haben sie das Alleinstellungsmerkmal von Call of Juarez, dass du einen Ego-Shooter aber im Wilden Westen dementsprechend hast, dadurch einfach komplett aus dem Fenster geworfen, dass es jetzt in die Moderne gepackt wurde. Und zwar nicht in irgendeine normale Moderne, sondern in so einen Hip-Hop-Gangbanger Milieu sozusagen. Mit. Das ist Hip-Hop-Gangbanger Milieu. Ey, was viele kennen. Naja, also es spielt in der aktuellen Zeit. Du hast drei Charaktere, mit denen du gleichzeitig spielen kannst, theoretisch. Du kannst ja aussuchen, jeder Level kann mit jeder Person angegangen werden. Du hast den einen Nachfahren des Charakters aus den ersten Call of Juarez, der in dem langen Mantel rundläuft. Du hast dann Halle Berry. Ich meine, die heißt irgendwie anders im Spiel, aber sieht aus wie Halle Berry als Undercover-Agentin. Plus noch ein weiterer Fuzzi. Und die Level sind, also es ist alles nett, ego-shooterig aufgebaut, es ist relativ verbuggt, häufig, dass man dann einfach, Typen laufen irgendwie komisch her oder man schießt an einen vorbei. Der Stil ist einfach sehr, sehr, zu over the top, es merkt nicht, wann es, ich glaube, es will ernsthaft sein, aber es kommt lächerlich dumm rüber. Ne, das, was wir meinten von wegen der Waage aus, die bei Shadows of the Damned getroffen wurde mit dem richtigen Ton, den Ton trifft Call of Juarez nicht. Ne? Und von den Gesprächen mit den Entwicklern habe ich auch gemerkt, die meinen das ernst in der Richtung, die denken, die haben es ganz clever verbaut, wenn die dann so, hey, you hooker, fuck you, alles dann so verbaut haben, aber es kommt alles. Das war jetzt ein Beispiel. Ja. Ne, aber das Spiel selbst ist uninteressant und ist erst in Teilen, erst wenn man ein bisschen weiter spielt, kommt man wieder in den Westen sozusagen. Und da hat es eine nette Komponente, dass du so Wildwest-Look hast, aber dann Leute in Maschinengewehren rumlaufen, ne, was also was ist hier, als ob man Timecop spielt, ne, wie der Film anfängt, wo dann der Typ mit der Maschinenpistole hier die Bürgerkriegssoldaten da weghaut. Ein bisschen was von dem Gefühl, aber ansonsten ist es ein 0815-Shooter mit einem komplett danebenen Story-Design. Ne, und mich hat es doch ziemlich schwer enttäuscht, weil einfach ich die Call of Juarez Sachen ganz nett fand, weil die wirklich als Alleinstellungsmerkmal, du hast nicht so viele Ego-Shooter eben im Wildwest-Bereich und das wird du komplett über den Haufen geworfen, um da ein Allerweltsding daraus zu machen, funktioniert. Ich fand das auch wirklich, als ich zum ersten Mal gesehen habe im Rahmen dieser Präso, das erste Wort war, ey, das ist mir so unsympathisch, das Spiel. So, ich hatte überhaupt gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Eben genau aufgrund dessen. So, jetzt nehmen sie eine IP, die sie etabliert haben, nämlich Call of Juarez. Und das Einzige, was sie ausgemacht hat, war eben das Wild-West-Setting. Und ich meine, natürlich kannst du gegen den Platzhirschen Red Dead Redemption, kannst du da jetzt nicht viel ausrichten. Und du wirst auch immer damit, also du kannst kein Wild-West-Spiel rausbringen, ohne nicht Vergleiche zu Red Dead Redemption auf dich zu ziehen. So kurz davor und du hast. Aber ich meine, ey, das muss ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also wenn man in so einer gewissen Liga mitspielt, dann muss man sich halt auch mit den Großen messen lassen und das kann man ja auch durchaus als Ansporn verstehen oder auch eben das rausarbeiten, was nicht so ist wie bei Red Dead Redemption, nur weil es im Wilden West spielt, muss es ja nicht exakt dieselbe Spielmechanik haben und auch nicht dieselben Gefühle bedienen. Also man hätte ja diese Wild West-Thematik ruhig auch so ein bisschen weiterspielen können, aber jetzt halt irgendwie so zwei super coole Typen und so eine super coole Ermittler-Bitch zu nehmen und in so eine super coole Gang-War-Drogen-Hip-Hop-Kartell-Story zu schmeißen, wo man super cool die Leute abballert. Boah, ey, ohne Scheiße, dachte ich wirklich, das ist echt, oh, Aber es ist ernsthaft so wie, und traurig wie eigentlich. Bad Boys 3 als Videospiel, nur mit dem Typen, der jetzt einen Schnurrbart hat und einen Cowboy-Hut. So, ey, ich will es nicht sehen, ich will es nicht spielen. Irgendwie, ey. Genau, den hätte klar sein müssen, wenn die das Wild West-Setting so reduzieren, damit sie nicht mehr gegen Red Dead Redemption konkurrieren, aber stattdessen jetzt Urban Warfare reintun und mit Modern Warfare und Battlefield konkurrieren, kann auch nicht ganz der richtige Schritt unbedingt sein, was sie dann damit erreichen wollen. Das nächste Spiel in der Reihe habe ich nur reingetan, weil Kollege Daniel das tatsächlich in seiner Top 10 des Jahres drin hatte, über die wir zuletzt gesprochen haben. Habt ihr Captain America mal gespielt? Captain America? America! Das ist doch quasi ein God of War-Klon, nur halt. Es ist ein Arkham Asylum-Klon. Es ist ein Superheldenspiel. Captain America spielt zum Film, von Sega rausgebracht. Sega hat ein sehr, sehr schlechtes Filmspiel mit Thor Anfang oder vorher rausgebracht. Aber die DS-Version, eine von den beiden, die war richtig gut. Ja, ich weiß, also die PS3-Version hatte ich gespielt und das war ein schlechter God of War-Klon, also Thor. Ja. Captain America ist ein recht passabler, recht netter Arkham Asylum-Klon, ne? Inklusive, die haben wirklich fast alles 1:1 kopiert mit dem Detective-Mode und allem drum und dran. Der heißt nur anders und das Kämpfen ist ähnlich wie bei Batman. Kollege Daniel hat das eben dann für einen Beitrag durchgespielt und war davon recht angetan eben. Also dafür, dass er nichts von dem Spiel erwartet hat, hat sie ihn über 10-12 Stunden echt gut unterhalten. Und ich wollte es aber nur mal mit reinwerfen, weil es doch nett ist, auch wenn Batman Arkham Asylum das jetzt nicht komplett umgedreht hat, dass Filmspiele jetzt geil sein können. Es ist immer noch was Besonderes, wenn du ein passables Spiel bekommst statt absoluter Vollgrütze. Und das scheint Captain America zu sein, auf jeden Fall. Auch hier wieder, man muss vielleicht einfach die Erwartung ein bisschen runterschrauben. Genau. Wenn man nicht von jedem Spiel erwartet, dass es halt irgendwie, oh mein Gott, the best game of the year, Ausrufezeichen ist. Und es war, dann kann man mit sowas auch Spaß haben. Genau, es war angenehm, da endlich mal keinen Klon von God of War zu haben mit einem Slasher, sondern zumindest einen Klon von Arkham Asylum, was bisher noch nicht so oft gemacht wurde. Im Juli rausgekommen, da war natürlich auch der Summer of Arcade, die Arcade-Spiele bei Xbox Live. Summer of 69. Gregor, da guckst du mich ganz verliebt an. Ja, ganz verliebt. Ich habe überlegt, ob ich zum Konzert nach Berlin fahre, aber habe es verpasst dieses Jahr. Bastion. Aber vielleicht kommt dafür Brian Adams zum Konzert von dir, yeah. Wahrscheinlich. Und das nächste Mal. Welches Konzert gehen wir am Sonntag, Wolf? Also, du bist auch dabei. Ich bin auch dabei, natürlich bin ich dabei. Geil. Die Party People. Homo Dance Baby. Yeah. Cool. Egal, darum soll es hier nicht gehen. Ja. Nein, Bastion ist als, glaube ich, war, glaube ich, das erste Spiel, was im Summer auf Arcade rausgekommen ist. No? Oder? Wenn ich mich nicht irre. Chris, sag doch mal. Ist jetzt auch noch einmal auf Steam, glaube ich, rausgekommen. Erklär doch mal, was ist Bastion und warum war es so gut? Ja, Bastion. Oder nicht gut. Doch, Bastion ist ein ISO-Perspektiven- Abenteuerspiel. Okay. Das Besondere an Bastion war eigentlich eher, dass der Sprecher, du hattest einen Sprecher, der genau das, was du die ganze Zeit gemacht hast, immer wieder kommentiert hat. Er hat gesagt, und boy, also, und der Junge fällt runter und muss es nochmal versuchen. Und der Junge macht das und das und der Junge macht das und das. Und das war atmosphärisch sehr gut. Der Soundtrack war fantastisch. Ansonsten hat mich das Spiel jetzt nicht so geflasht, wie es viele andere wahrscheinlich geflasht hat. Es ging halt darum, einfach, du musst irgendwas einsammeln, um die Welt wieder gerade zu rücken. Ich habe es auch die Story schon vergessen. Die Welt hat sie auch, also zusätzliches Gimmick einmal, dass du die Narration hattest komplett im Hintergrund immer und dass sich quasi durch die Art, wie das Spiel aufgebaut ist, dass sich dein Weg vor dir aus Bausteinen dann zusammengebaut hat, wo du hingegangen bist. Also als ob die Level schon vorhanden sind, aber sie haben sich immer abgebaut und aufgebaut vor dir. Je nachdem, wie du gelaufen bist, sind die Level quasi vor dir erschienen. Das war ein netter Effekt, aber so nach... Daniel war recht begeistert davon, er hat es auch durchgespielt damals und meinte, die Narrative fand er interessant, aber auf lange Sicht ein bisschen, der hat einfach nicht die Schnauze halten können. Ne? Es hätte auch ruhig ein bisschen weniger mehr sein können. Und das Gimmick mit dem, dass sich das alles aufbaut vor ihm, hat auch ein bisschen dann abgelenkt nach einiger Zeit. Ne? Weil irgendwann hast du dich auch mal satt gesehen am Effekt. Und übrig bleibt ein nettes, aber also laut ihm dann auch ein nettes und ganz durchaus spielbares Puzzle-Jump'n'Run. Ja, so eben. In der Form. Also mehr ist es aber auch nicht. Also ich kann nicht verstehen, wie Leute das so krass hypen können, wie es gemacht wird. Die Idee mit dem Sprecher ist ganz nett, geht einem aber halt nach irgendwie 2 Stunden schon ein bisschen auf die Eier. Und das mit dem Aufbauen ist auch ganz nett, geht einem aber auch nach einer Zeit auf die Eier. Und was bleibt, wie gesagt, ist tatsächlich nur ein nettes Spiel. Mhm. Mehr nicht. Ja. Und, mittlerweile auch als Steam-Version, jetzt auch nicht nur auf Xbox Live dann. Der Soundtrack ist aber fantastisch, sollte man sich wirklich anhören. Der funktioniert auch außerhalb des Spiels. Ebenfalls im Juli rausgekommen, Wolf, da hast du eine Stunde mitgemacht. Ich habe es durchgespielt für den Beitrag. Oh, das war ein Diss, ohne dass du es gemerkt hast. Nein. Du hast nur eine Stunde gespielt. Durchgespielt für den Beitrag. El Shaddai so. Kam. Und Ascension of the Metatron. Und das war schon deswegen kein Diss, weil ich es eben auch durchgespielt habe. Weiter. El Shaddai nee, oder Bastion? Nein, El Shaddai. Ja, habe ich dann auch durchgespielt. Ja, ist auch eins dieser künstlerisch ambitionierten Spiele, wo die Verpackung und das ganze Design, also der Schein eigentlich wichtiger ist als oh, dieser Stuhl, ey. Ja. Ohne Spiel hätte ich es geiler gefunden fast schon. Ja, ey, ohne Scheiß. Ich muss auch sagen, ich war auch so ein ganz kleines bisschen überhyped sogar, weil Budi irgendwann auf mich zukam und meinte, Alter, El Shaddai, es fängt ja schon geil an, ne? Aber später, wenn so Bossfights kommen, Alter, du hast noch gar nichts gesehen. Das wird auch so krass, das wird auch so abgefahren. Da hat er doch bestimmt nur den Trailer gesehen vorher, oder? Ey, schien mir auch so, denn gerade die Bossfights fand ich extrem langweilig und innovationslos, öde und ausgelutscht. Also du hast ja im Prinzip immer wieder gegen dieselbe Figur gekämpft, die nur andere Farben hatte. Also in El Shaddai spielt man... ja, du spielst Enoch. Enoch, der quasi was will er eigentlich? Die Menschheit vor der also Ausrottung bewahren? Genau, lass mich mal kurz zusammen, ob ich es noch zusammenkriege oder nicht. Es basiert alles auf alten Bibelversen und Ausschnitten und plus aus der jüdischen Mythologie sozusagen auch noch Sachen entliehen. Enoch ist ein Mensch, der von Gott in den Himmel geladen wurde sozusagen, weil er so rein und nett und super war, hat sich dort mit den Engeln Enoch so stand's in der Bibel. Ja, Enoch hat sich mit den Engeln dort angefreundet, ne, und die waren dann waren gute Kumpel, aber einige von den Engeln, die die fanden das Leben nicht mehr so toll im Himmel und haben sich dann davon abgewandt und sind auf die Erde gegangen, ja? Und dort sind sie wahnsinnig geworden, weil es war ja alles nicht mehr so rein und schön, und haben dann auf einmal angefangen, haben Sex mit Leuten gehabt und mit Monstern dann irgendwelche Wesen gezeugt, haben wirklich Tod und Verderben dort ausgelöst und waren die gefallenen Engel sozusagen. Und da Enoch mit denen Padu und Dura hat Gott gesagt, hey Enoch, geh mal auf die Welt runter, ja, und bestrafe oder sozusagen richte die gefallenen Engel. Und so baut sich das Spiel auf, dass Enoch ist dann quasi so ein Brad Pitt aus Troja mit einer weißen Rüstung. Und langen blonden Haaren. Langen blonden Haaren, der auf die Erde dann runtergeht und muss dann die gefallenen Engel, die mit so großen Rüstungen dort herumlaufen, und wenn sie die Rüstung nicht mehr aufhaben, sind es Rastafaris, die tanzen, was da überbleibt. Diese ganzen Bibelsachen wurden mit einem sehr japanischen Stil zusammengefasst in einem Jump'n'Run, Action-Adventure. Ich habe jetzt kein Spiel, mit dem ich es konkret vergleichen kann. Es gibt sehr, sehr viele Sprunganlagen. Es gibt, wie du es gesagt hast, in den Bosskämpfen speziell so teilweise sehr nervige Kämpfe. Auch die normalen Kämpfe sind schon sehr zeitaufwendig und nervenaufwendig, da musst du dann teilweise wirklich mit Kombos arbeiten und abblocken und selbst ein Gegner, da stehst du schon mal 5 Minuten dran und dann kommt schon der nächste. Was ja eigentlich interessant ist, weil das Kampfsystem an sich ist ja extrem simpel. Du brauchst ja im Prinzip nur 3 Knöpfe. Also Sprung natürlich logischerweise, Blocken und Schlagen. Also es verzeiht sehr wenig, wenn du mit dem Timing nicht wirklich perfekt kannst. Das stimmt. Deshalb, und die Gegner, du hast recht, die vertragen wirklich viel zu viel. Wenn ich spiele, dann mache ich das meist auf normal, vom Schwierigkeitsgrad her, weil ich muss jetzt nicht unbedingt gleich sofort auf hart oder sowas dort gehen oder auf easy. Ich glaube, die haben sich was bei gedacht, die Entwickler, wenn du auf normal spielst. Bei El Shaddai habe ich nachher gesehen, normal ist eigentlich hart auf dem Spiel. Und in der japanischen Version war das Spiel so überhart, dass dieser Easy-Modus, der jetzt reingekommen ist, der wurde für die westlichen Spiele dort reingetan. In Japan hat es auch keiner angerührt, weil es viel zu hart gewesen ist, das Spiel. Und im Endeffekt empfiehlt, selbst die Publisher des Spiels empfehlen, das Easy, was ihr hier seht, ist der normale Schwierigkeitsgrad eigentlich. Und alles drüber hinaus ist hart und super hart. Weil dann habe ich es ja quasi auf hart durchgespielt. Genau. Mann, ne? Yeah! Alter, ich bin schon ein geiler Gockel. Eben. Das erklärt aber auch dann teilweise, denke ich, weil es war schon frustrierend und anstrengend einfach. Ja, und teilweise waren die Rücksetzpunkte auch manchmal ein bisschen komischer. Du bist so oft abgekratzt, weil das Sprungverhalten durch die Kameraperspektive, es gibt diesen einen Level, wo du als, ich will nicht verraten, welche Figur es ist, aber es ist so eine sehr fortgeschrittene Jump'n'Run-Sequenz, wo du da auf einmal dreht sich die Kamera und dann drehen die Räder und das und das. Wie oft ich da einfach an dem Bild vorbeigesprungen bin, weil du einfach da nicht richtig konntest. Ja auch manchmal einfach nicht nur wegen der Kamera, sondern auch wegen dem abstrakten Level-Design nichts raffen. Also du kannst die Abstände nicht einschätzen, weil du einfach die Tiefe des Raums nicht empfinden kannst. Ja, absolut. Du weißt ja nicht, okay, dieses amorphe Eck da unten, ist das jetzt ein Ist das jetzt 5 Zentimeter oder 5 Kilometer weg? Das stimmt. Eben, und da bringt selbst Schattierungen alles drum und dran nicht. Ich fand es visuell sehr interessant, das Spiel, also einfach die Art, wie sowas erzählt. Ich finde es schön, dass sich Leute auch mal trauen, sowas in der Richtung zu machen. Vor allem, weil ich es parallel mit Catherine damals bekommen habe, das Spiel. Zwei solche Spiele dann im Verbund zu haben. Nur spielerisch haben sie echt was Merkwürdiges draus gemacht und ich fand, gegen Ende hin ist dem komplett der Dampf rausgegangen. Ach, das fand ich auch. Also die haben das zu keinem vernünftigen Abschluss gebracht. Alles, was sich angedeutet oder gemacht hat, ist einfach so zerflossen innerhalb der Story. Ja, und auch hier wieder. Am Ende hast du die einzige Varianz nur noch im Level, also im Grafikdesign, nicht mal im eigentlichen Design der Level, sondern wie die Hintergrund und die sonstigen Grafiken aussehen. Aber der Aufbau war immer derselbe. Du hast im Kern immer dieselben Sprungpassagen. Du wusstest immer ganz genau, wann die Kämpfe kommen. Die waren auch immer ganz ähnlich. Und was ich persönlich besonders enttäuschend fand, waren die eigentlichen Bosskämpfe, weil du eigentlich im Kern immer... Es war der gleiche Meister. Genau, es war eigentlich irgendwie das gleiche Character Model, was halt nur anders eingefärbt war, weil die Rüstung der Gegner anders aussah. Aber im Kern hast du immer und immer wieder denselben Typen kaputt gekloppt. Was ich extrem schade fand, zumal du ganz am Anfang, da bist du ja auf so einer riesigen Steinhand im Himmel. Genau, wo die repräsentiert, dass das genau, die gefallenen Engel sind. Genau, und die Finger sind so gestaltet, als wären es halt so Köpfe von so Dämonengegnern oder Erzengeln. Oder da weiß man noch nicht ganz genau, worauf es hinausläuft. Und die werden halt also alle einzeln nacheinander vorgestellt. Das ist hier wie Azazel, der Meister der Täuschung. Fallen dich auf seine Tricks ran. Dann sieht man halt kurz seinen Kopf. Und jeder Kopf sieht auch anders aus. Und ich dachte wirklich, dass sie die Bossgegner, also ich habe jetzt nicht sowas wie Shadow of the Colossus erwartet, aber ich dachte, okay, wenn du, sagen wir mal, 7 Erzengel hast, gegen die du kämpfst, möchte ich auch 7 geile Bossfights. Das ganze Spiel drumherum, na okay, da wurschtelt man sich durch die Levels, aber ich wollte wenigstens die Bosse, da wollte ich richtige Charaktere sehen und epische Szenen. Da wollte so ich wie bei No More Heroes. Da war das Spiel ja auch so lala, aber die Bosse waren ja das Fleisch. Sowas, genau. Sowas hätte ich mir von El Shaddai gewünscht und da war ich sehr, sehr enttäuscht, dass bis zum genau, Ende sich da nichts getan hat. Genau, das komplette Gegenteil gewesen, dass die Level selbst auf einmal mit, was weiß ich, du hattest in dem einen dann einen 2D-Jump'n'Run auf einmal da gehabt oder eine Tron-Motorrad-Passage auf einmal in der Zukunftswelt oder so. Die Level selbst waren visuell auf jeden Fall sehr interessant gestaltet. Die Bosse selbst waren aber da. Mir ist auch erst später klar geworden, dass es unterschiedliche Bosse waren, weil ich dachte, ich bekämpfe jetzt denselben, weil die Geschichte war ja eh immer total gleichförmig. Ich konnte ihm eh nicht folgen. Genau, danach ist mir erst klar geworden, es sind unterschiedliche Gegner. Ich habe wirklich auch erst im letzten Drittel gerafft, dass es in der Tat immer unterschiedliche Gegner sind, die halt quasi immer nur dieselbe Rüstung anhaben. Und manchmal, du hast ja mal einen Kampf gewonnen, mal einen Kampf verloren, aber das Spiel ging dann irgendwie trotzdem weiter und bei manchen Kämpfen wusste ich auch nicht, ob ich jetzt hätte einfach verlieren müssen. Ach so, also ja. Es hat gar keinen Unterschied gemacht. Ja, stimmt. Es gibt ja manche Spiele, der Kampf muss jetzt verloren werden, damit genau, die Story weitergeht. Und ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt so der Fall ist oder nicht. Und das hatte ich oft mal. Deswegen habe ich dann einfach gespielt. So, ja, ey, solange kein Game-Over-Screen kommt, wird schon passen. So, ja. Ja, also fand ich dann doch am Ende eher enttäuschend und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie man ihm, jetzt weiß ich, eine Wertung im 90er-Bereich geben kann. Da hat man sich ein bisschen blenden lassen. Genau, hohe Wertungen sind, glaube ich, eher so der Wunsch des Vaters des Gedankens, weil ich würde auch gern einfach Spieldesign oder besser gesagt optisches Design oder mal sich mal zu trauen, mal so eine Art Spiel zu bringen, das würde ich auch gerne unterstützen, aber da kann ich mich einfach nicht dazu verleiten lassen, einem Spiel, was als Spiel nicht gut funktioniert, da einfach irgendwelche Top-Wertungen in den Rachen zu schieben. Und wer El Shaddai tatsächlich in den 90 gibt, der belügt sich selbst, finde ich. Aber das gab es auch nicht, die Wertung, oder? Doch, stand glaube ich sogar auf der Packung. Gab es schon, 116. 116%. Mhm. Ist doch nicht schlecht. Oder 666%? Irgendwie sowas. Ja, ich könnte Namen nennen, aber ich werde es nicht tun. Nein, das machen wir nicht. Ja, über folgendes Spiel, nach El Shaddai, ich habe es kurz genannt, weil ich es im Verbund damals bekomme. Das kommt in Europa erst im Februar oder März jetzt dieses Jahr raus. Ich glaube, da werden wir uns auch da in Ruhe darüber erst unterhalten. Es ist Catherine erschienen in den USA. Grusel-Puzzle-Adventure. Ein Gruselpuzzle eigentlich. Ja, viele Leute haben erwartet, dass das von Atlus kommt und da teilweise Leute von Persona dran gesessen haben, dass es mehr in Richtung Rollenspiel geht, aber es ist im Grunde ein Puzzle-Game, um das eine sehr verquerte Story um Beziehungsdramen und wer hat Sex mit wem und Dämonen und Schafen und allem drum und dran verbaut wurde. Ein visuelles Wochenende. Rein storymäßig und wie es verbaut ist, finde ich ein sehr, sehr interessanter Titel. Die Puzzle, dass es ein Puzzle im Grunde ist, finde ich auch nicht so schlecht. Also die können sich durchaus mal trauen, gameplaymäßig was anderes. Es ist bockschwer, auch in der Standardversion. Also wer sich dann darauf einlässt, wenn ihr dann die deutsche Version dann spielt, wenn die dann kommt, stellt euch darauf ein, wirklich da teilweise lang dran zu sitzen an den einzelnen Puzzle-Sachen. Aber ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ich bin echt geil drauf schon, weil ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie das alles zusammenpasst. Also ich bezweifle nicht, dass es zusammenpasst, aber ich habe noch kein Gefühl dafür. Ich werde da jetzt nicht spoilen oder sowas in der Richtung aus, aber ich glaube, das ist eher ein Ding, was man sich geben kann von der Geschichte und von den Implikationen und alles, was drin ist, wie es verbaut ist, als jetzt ein El Shaddai, was sehr hochstechend versucht, da irgendeinen künstlerischen Anspruch vorzusehen. Ja, aber ich bin echt gespannt, ich freue mich. Genau, im Juli als letzter Titel ebenfalls unter dem Summer of Arcade mit dazu rausgekommen, Eric Chahi, Winter Sports Series 2011. Nein, das liegt hier gerade herum. Das liegt hier gerade herum, das ist das große Finale danach. Was, Chahi? Eric Chahi, der Macher von Another Worlds, hat nach 20 Jahren ein weiteres Spiel rausgebracht, das war From Dust für Xbox Live Arcade. Ein Aufbauspiel, ein bisschen wie Populus mit Strategieelementen, ne? Dass du als Gottheit sozusagen dann herumgegottet hast. Ja, da fand ich auch den Style wie so oft besser als das eigentliche Spiel im Grunde. Das war nämlich auch so ein sehr reduzierter und sehr natürlicher Stil. Also im Sinne von, dass was im Spiel passiert, ist so sehr naturverbunden. Also da geht es irgendwie nicht um Technik und die Menschheit, die versucht, sich die ganze Erde untertan zu machen, sondern du warst wirklich sehr reduziert auf, das waren karge, ursprüngliche Landmassen. Du hast als normaler Stamm, irgendwie so als Urmenschenstamm angefangen, musstest dich gegen Vulkane zur Wehr setzen, vor der Flut musstest du dich schützen. Also es hat einen anderen Ansatz als Völkerbauspiele wie, weiß ich, SimCity oder Populous, wo es darum geht, so irgendwann ein flächenspannendes Netz aus Großstädten irgendwie aufzubauen und dir die ganze Erde untertan zu machen. Sondern es ging wirklich eigentlich mehr um Überleben des eigenen Stammes und gleichzeitig dabei auch so ein bisschen der kargen Welt nochmal so ein neues Leben einzuhauchen, so mit viel Trommelmusik. Und hat mich so ein bisschen an, wie hieß das Blau-Rot-Spiel? Out of. Worüber haben wir denn vorhin gesprochen? Outland meinst du? Outland. Ich komme nicht auf diesen Namen Outland, verdammt nochmal. Aber, also was mich daran jetzt gestört hat an Dings from Dust, war so ein bisschen, mir war es dann doch zu hektisch am Ende. Also ich hätte... Es hätte kein Zeitlimit gebraucht teilweise. Genau, ne? Also ich hätte mich eher gefreut, wenn ich mich total da hätte so reinfallen lassen können und mal so ein bisschen rumexperimentieren, zumal je mehr du von der Landmasse dann quasi auch vor den Fluten rettest, desto mehr Begrünung hast du ja dann auch in den Levels. Also irgendwann ist dann quasi die ganze vorher graue, braune Erde ist dann grün und alles strahlt und leuchtet. Okay, und du kannst es nicht genießen, weil du schon dann wieder in den nächsten Level gejagt wirst, oder? Ja, genau. Also du hast ein Zeitlimit und du hast auch immer wieder so Fluten, die angerast kommen und Vulkane, die ausbrechen. Also klar, natürlich musst du so eine gewisse Art von Herausforderung haben und Gefahr für den Spieler, sonst irgendwie eierst du da ewig rum, hast kein festes Ziel. Aber in dem Fall fand ich das für mein persönliches Spielempfinden so ein bisschen kontraproduktiv. Also da hätte ich mir gewünscht, dass irgendjemand eine geile Idee gehabt hätte, wie man sowas spannend macht, ohne den Gegner, den Spieler permanent zu stressen. Also ich fühlte mich eher gestresst als eher entspannt und das fand ich so ein bisschen schade. Ja, das ist schon ein bisschen schade, ja. Aber trotzdem unter den Download-Titeln, glaube ich, auch einer der eher eigenständigeren, weil du hast so Gott-Simulation hast du nicht mehr so oft, dass es da nochmal was Eigenständiges kommt. Ja, auf jeden Fall auch ein cooles Spiel. Also ich will keinem um Gottes Willen bloß nicht abraten, das zu spielen. Es ist wirklich echt ein schönes, nettes Ding. Aber ich hätte es wirklich noch besser gefunden, wenn ich habe gemerkt, dass ich so nach der Hälfte der Levels habe ich dann aufgehört, aber wurde es mir dann echt ein bisschen zu stressig. Da ging es nämlich wirklich darum, dass du quasi fast minutiös genau rausfinden musstest, wie du so ein Level schaffst, weil du ganz genau von einem Punkt zum anderen rennen musstest und du hast dann spezielle Sonderfähigkeiten bekommen, wie das Wasser mal verhärten kannst, um drüber zu laufen. Alles coole Ideen, aber irgendwann war das so ein bisschen so uhrwerkmäßig. Da musst du alles ineinander greifen, weil du sonst schon wieder von der nächsten Lavaflut erwischt genau, wurdest. Nicht daran und das fand ich dann ein bisschen nervig. Gemacht zu haben, ja, dann genau. Wird es schwierig. Ja. Naja. Okay, gehen wir in den August über, der einigermaßen überschaubar ist. Dort auch gleich mit dem Titel auch aus dem Xbox Summer of Arcade Programm, wo ich ein bisschen fand, von dem, was ich gesehen habe, Style over Substance. Und der Stil ist mittlerweile, auch wenn er immer noch hübsch anzuschauen ist, auch ein wenig passé. Insanely Twisted Shadow Planets. Schattenspiele, ja. Mal wieder. Ja. Nach Limbo und Outland sind eigentlich ja auch Schattenspiele gewesen, alles drum und dran. Ein Feature, was original, jetzt hast du als kleines fliegende Untertasse, die sich durch so 2D-Levels dann hindurchfliegen muss und dort kleine Rätsel mit Piktogrammen angezeigt werden, die gelöst werden müssen. Fand ich jetzt beim kurzen Anspielen und Zuschauen, auch Daniel hat es gespielt, da war extensiv zugeschaut, es hat mich nicht mehr so geflasht, wie ich gedacht hätte, weil ich finde diesen solchen Stil eigentlich cool, besonders optisch und so kleine Games in der Art auch schon, aber es hat mittlerweile das Gefühl schon so, bin there, done that. Ich habe das schon irgendwie, damit habe ich schon abgehakt, damit habe ich schon abgeschlossen. Ich brauche nicht unbedingt noch so mehr Spiele. Hat das nicht auch so ein bisschen diesen Metroidvania? Ja, wenn du ein kleines Raumschiff eben wirst, mit so Physik-Trägheit und Spielereien, je nachdem, was du da machen kannst. Ja, und dass du auch quasi so langsam immer mehr von diesem Höhlensystem erforschst, ja, weil du Items und Gadgets und sowas bekommst. Genau, das war mehr mit dazu. Und ich mag ja Metroidvania oder Metroids und die Castlevania-Sachen gerne, nur hat das Spiel, für mich, es kam mir nicht mehr so originell, für mich mehr so originell rüber, leider. Ne, und finde ich ein bisschen schade. Hat jemand von euch das nochmal gespielt? Ich wollte es immer runtergeladen haben. Ja, aber es war nicht spannend genug, dass es immer runterlädt. Nee, ja, ich habe es einfach irgendwann vergessen gehabt, weil das war ja auch, glaube ich, Teil dieses Xbox Summers, kann das sein? Ja, genau. Ich habe aber viel Gutes von gehört, wurde ja auch oft für irgendwie irgendwelche Awards nominiert. Ja, also mich hat es nicht mehr gekickt. Wenn du jetzt sagst, ich kick's nicht, dann vertraue ich dir komplett. Ja, das ist auch rein persönlich jetzt hier gedacht. Also irgendjemand, ich krieg bestimmt eine Mail, das war mein bestes Spiel des Jahres, fick dich ins Knie, Gregor. Ich glaube, genau so steht das dann. Sag doch nochmal kurz, wie du sag ich, nein, Mama, zu bitte Kingdom nicht Hearts stehst. Nee. Ich fange da gar nicht erst mit an. Insanity Twisted Shadow Planet, der größere Release im August, der glaube ich auch fast parallel dazu gekommen ist, wo wir dann zu Gamescom wollten oder gekommen sind, fand ich fast schon, wie überraschend positiv alles aufgenommen wurde, weil es hat ein bisschen hingedeutet, dass er hat sehr, sehr große Fußstapfen, wo dieser Titel reintreten will und ob er es erfüllen kann oder nicht, vor allem, weil der zweite nicht so gut angekommen ist. Deus Ex Human Revolution ist im August rausgekommen und ist für viele, glaube ich, auch eins der Highlights des Jahres. Für Trant eher nicht. Na? Ja. Das ist so eine Aussage, ey. Ja, ja. Vielleicht kennt ihr ja unseren Game 2-Piloten noch und die Arbeit daran war sehr kräftezehrend und der hat sich natürlich, also du kannst sagen, dass du einen Monat mit dem Spiel beschäftigt warst und da hast du jetzt keinen Bock mehr drauf, ey. Na gut, da frage ich wahrscheinlich die falsche Runde jetzt hier. Ja, ist ein bisschen, also ich habe an den Piloten nicht mitgearbeitet, weil ich ja da längerfristig Urlaub hatte von der. Nee, also ich hab Deus Ex dann nochmal gespielt, auch durchgespielt, als es schon ein paar Wochen draußen war. Ich fand's auch echt gut. Ich fand's technisch, fand ich so relativ beeindruckend. So das Flair kam ganz gut rüber. Aber was mich da eher genervt hat, waren so ein bisschen diese ganzen Feinheiten, auf die dann doch nicht geachtet wurde. Also ich fand es zum Beispiel extrem seltsam, dass man unter völliger Beobachtung von jedem dass du dich einfach in irgendwelche Luftschächte verziehen konntest. So. Also, ohne dass die Alarm schlagen. Ja, genau. Also wenn du an den Computer gegangen bist, um sie zu hacken, wurde sofort auf dich geschossen, an fremden Computern. Das darf man nicht. Ist ja auch sinnvoll. Aber wenn du dich dann gebückt hast, um so einen Luftschacht aufzumachen und bist da einfach drin verschwunden, sagt keiner irgendwas nur. Ja. Also das naja, gut, so, sie standen schon eine Zeit lang vor den Luftschächten und haben geguckt, wo du bist und haben auch mal reingeleuchtet, aber im Grunde. Ja, aber sowas hat mich dann wieder rausgerissen. Da hätte ich mir gewünscht, dass man noch ein bisschen mehr auf solche Details achtet. Und was ich extrem abturnend fand, war das eigentliche Ende. Also jetzt ohne es zu spoilen, aber am Ende muss man eine sehr, sehr wichtige Entscheidung treffen, die wirklich quasi dann irgendwie echt so alles, alles definiert. Und die Art und Weise, wie das gemacht wurde, nämlich wirklich anhand von drei Knöpfen. Also man hat irgendwie drei oder vier Knöpfe und ein Knopfdruck ist dann halt die jeweilige Entscheidung, fand ich sehr, sehr unschön. Also dafür, dass das so die ganze Zeit aufgebaut wurde von der Story her und alles auf so einen Endpunkt hinging und dann stehst du vor Knöpfen und musst die drücken. Und dann im eigentlichen Abspann sieht man noch nicht mal die Konsequenz. Also du hast halt, wie gesagt, drei verschiedene Entscheidungen. Du machst aber nur die Wahl und das war's dann, oder? Du hast die Wahl und dann kommt halt so ein Off-Text, der dir so erzählt, ja, du hast dich so und so entschieden und das hat dann die und die Konsequenz und da wird auch so ein bisschen ein paar philosophische Fragen angesprochen. So, wenn du egoistisch warst, dann sagt dann so der Erzähler, ja, aber vielleicht liegt es auch in der Natur des Menschen, vielleicht müssen sich die Stärken durchsetzen. So, eigentlich schön, aber dazu siehst du halt überhaupt gar keine Konsequenz dessen, wofür du dich entschieden hast, so, weißt du. Also wenn die das nochmal gezeigt hätten in so einem kurzen Film oder wenn du noch eine Sequenz gehabt hättest, wo du 10 Minuten in Ego-Sicht durch eine Welt läufst, die sich anhand deiner Entscheidung dann so gestaltet hat, dann hättest vielleicht noch einen ganz anderen emotionalen Eindruck hinterlassen. Aber so fand ich es sehr viel Gewese um nicht viel am Ende. Also ich fand Deus Ex echt cool, ich hatte Spaß, ich habe mich nicht wirklich gelangweilt gefühlt. So Synchro war ziemlich cool, die hat mir echt gut gefallen, das ist irgendwie auch ein Punkt. Also der Hauptheld hatte echt, auch im Deutschen, da fand ich mal, hatte wirklich eine sehr geile passende Stimme, die hat wirklich sehr gut gepasst. Aber die Lippensynchron, die Lippen Synchronisierung, genau, schlimm. Also die war echt schlimm. Oder auch, das haben wir, glaube ich, auch in dem Beitrag angesprochen, dass halt so ein paar NPCs wahrscheinlich bis zum jüngsten Tag am selben Platz stehen bleiben. Also dieser eine Hip-Hop-Punk in der Unterführung da. Ja, ne? Wie der abgeht auch, oder? Egal zu welcher Tags- oder Nachtzeit du da vorbeikommst, der tanzt da immer. Der geht nie ins Bett, der geht nie schlafen. So, der wurde da geboren und wird da stehen. Immer Moves. Er macht immer Moves. Immer Moves. Ja, in der Zukunft powert Ecstasy ordentlich rein eben. So ungefähr, er, ey. Dass er da machen kann. Ja, ich werde einfach den Game-2-Piloten da mal verlinken. Da sollten Fragen beantwortet sein, die man überspielt hat. Aber ey, dadurch, dass ich halt vorher nie DSX gespielt habe, ja, ich weiß, Sakrileg, muss man machen, ololololol. Nee, musst du nicht. Muss man nicht. Also aber DSX, jetzt mal, aber DSX 1 war doch schon geil, oder? Ich hab's ja nie gespielt. Ich hab DSX 1 damals geholt, hab's 2 Stunden gespielt, fand's gar nicht so geil und hab's weggegeben. Ja, aber bei dir waren es ja auch andere Gründe, warum du es geholt hast. Ja, das habe ich ja schon mal erzählt. Minderheitenmeinung. Also ich dachte, das wäre irgendwie so. Um das geil zu finden, musst du auch irgendwie den Drang haben, nicht ballern zu wollen. So, oder wie auch immer. Ja. Weil du willst, musst ja auch diese ganzen Möglichkeiten ausschöpfen wollen. Und ich bin eigentlich dann eher immer den Ballerweg gegangen und dann ist es halt nicht so geil, wie wenn du mal versuchst, auch auf andere Art und Weise an das Spiel ranzugehen. Deus Ex gibt ja ähnlich wie so ein Metal Game die Option, genau. Je nachdem, wie und du da spielen willst. Wirklich viele. Nur das, wenn du sie halt nicht nutzt, dann ist es halt auch nicht ja, so super. Ja, also viele Leute waren dementsprechend auch sehr begeistert von dem Spiel. Ich weiß, Luca hatte seinen Spaß damit gehabt. Bei mir liegt es jetzt auch momentan noch auf der Halde. Je nachdem, muss mal gucken, mit was ich meine Zeit jetzt dann verbringen, investieren will. Letzten Endes aber sollten alle Fragen dazu spätestens im Game-2-Piloten beantwortet sein, der hier verlinkt ist. Ebenfalls im August rausgekommen, quasi noch, weil die sonst kein Datum hatten, uns rauszubringen, aber ich habe mich gefreut, davon eine Xbox Live und PS3 oder PSN-Version zu sehen, Street Fighter Third Strike Online. Nur mal zu sagen, ich finde Street Fighter 3 besser als Street Fighter 4. Das war ein besseres Spiel damals, vor allem im Multiplayer und mit den ganzen Systemen. Wahrscheinlich stimmen jetzt gleich Sia hier rein und hau mich kaputt, aber nicht umsonst sieht man, dass trotz Street Fighter 4 dann nochmal das alte Street Fighter 3, was ein anderes Spielsystem leicht zugrunde hat und ein bisschen mehr auf die Profispieler dann hingeht, jetzt nochmal in der Online-Version aufgelegt wurde und ist eben auch im August mit rausgekommen. Letzter großer Titel im August, apropos, dass man seinen Geist irgendwo anders reinversetzen kann. Ich fand's sehr gut, ehrlich gesagt. Mir hat's auch gefreut, dass endlich die alte Serie wieder schön mit dem vernünftigen Spiel beglückt wurde. Driver San Francisco ist rausgekommen im August. If you're going to San Francisco. Nein, geh mal frei. Francisco. Ach ja. Ja. Hast du mal die Gelegenheit gespielt, das zu spielen, Trans? Ich merke gerade, dass ich in der Zeit fast gar nichts gespielt habe. Ja, okay, das war auch der Game 2 Pilot, denke ich mal. Da hat ja, und alles das, was danach kam, ich habe dann nur gearbeitet. Chris, du hast doch gespielt, sag doch mal. Ich hab Driver San Francisco gespielt, habe mich auch, wie du es gerade gesagt hast, extrem gefreut, dass die Serie wieder einen Knick bekommen hat oder die Kurve bekommen hat zu einer... Knick ist ja das andere. Ja, die Kurve bekommen hat zu einem guten Spiel, endlich mal wieder, weil die letzten waren allesamt scheiße. Oder seit Driver 2 war alles scheiße. 2 war schon nicht gut, muss man dazu sagen. Es war eigentlich auch schon sehr scheiße, glaube ich. Ja, war eigentlich auch schon scheiße. Also alles war scheiße, bis auf Driver 1. Und Driver San Francisco ist der zweitbeste Teil der Serie demnach. Ist er, ja. Und mir gefiel der Singleplayer-Modus nicht besonders gut, muss ich dazu aber sagen. Ich war eher in diesem Multiplayer-Modus verfallen. Muss ich das halt so vorstellen, du kannst durch Telepathie, ja, ob es jetzt Telepathie ist, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, kannst auf jeden Fall in die Köpfe... Du fährst schon wieder als Geist in andere Leute rein. Ja, genau, ja. Ey, Wolf, das ist wirklich ein... Alter, ich hab gesagt, als Geist in Objekte und nicht einfach in andere Leute reinspringen. Ich hab gesagt, als Geist in Objekte, um Leute zu erschrecken. So. Ja, okay. Ich weiß, dass die anderen wissen das nicht. Ja, ich weiß, Chris, du bist ja auch ein kluger, attraktiver junger Mann. Ja, eins davon war gelogen. So jung bin ich gar nicht mehr. Junge Frau. Nein. Und du konntest quasi in andere Fahrer hineinschlüpfen und das Auto von denen steuern. Das Auto, aha, Gegenstand. Ja, okay. Ja, Alter, dran, ich klatsche ihn. Ja, okay, ich will nur blöd sein, sorry. Jemand muss das Auto ja lenken. Im Mehrspielermodus war es halt so, dass es gab beispielsweise einen Tag, also ich glaube, das hieß irgendwie... Tech Run oder sowas. Ja, dass du, der ist dran und der muss dann. Genau, und der muss dann gefangen werden. Genau, du musst reinslammen mit dem anderen Auto, damit du dann dran bist. Genau, dann bist du dran und je nachdem, wer am längsten dran war oder eine bestimmte Zeit dran war, gewinnt. Und das hat auf LAN-Partys, also wir waren letztens auf einer LAN-Party, haben das halt quasi zum Entspannen gezockt und irgendwann haben wir nur noch davor gesessen und es immer abwechselnd den Controller weitergegeben. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Für wenig Kohle kann man es mitnehmen. Ich habe den Singleplayer-Modus. Ich würde es auch für ein bisschen mehr Kohle mitnehmen. Ja, also 30 Euro. Ja, also 1970. Ich hatte kurz bevor das Spiel rausgekommen ist, auch ein Interview gemacht mit Martin Edmondson, das ist der Erfinder der Serie, der alle Driver-Teile sozusagen verschuldet oder auch nicht und gemacht hat vor allem. Wieso hat der noch einen Job eigentlich? Wieso hat er eigentlich noch einen Job? Der kam mal wieder zurück extra für den Teil. Der kam extra zurück, genau. Der war weg von Reflections damals gewesen. Der hat früher Shadow of the Beast und solche Sachen gemacht und hat dann Driver, merkt man glaube ich auch an der Driver-Serie, dass die immer teilweise sehr knüppelhart gewesen ist im Singleplayer hinaus. Und hat schon gesagt, mit Driver 2, da hat der Publisher gezwungen, die das Spiel viel zu früh rauszubringen und das Aus-den-Auto-Aussteig-Feature war nicht gut implementiert, hat sich im dritten mit den Bugs noch versteift. Und wenn du es dir genau überlegst, so hanebüchen, das von der Story im Singleplayer zusammengebaut wird, warum du deinen Geist in andere Fahrer reinversetzen kannst. Ich finde es speziell für den Multiplayer eine geniale Idee, weil so kannst du den einzigen Makel, den Driver wirklich gehabt hat, dass wenn du aus dem Auto aussteigst, deshalb wurdest du automatisch in die Richtung GTA dann gezwungen und nicht auf die Stärken, die Driver hat im Auto. Du kannst trotzdem aber noch dieses Auto wechseln drin haben, was trotzdem ein essentielles Feature mittlerweile ist, ohne dass du manuell aus dem Auto aussteigen musst. Und dafür finde ich speziell den Multiplayer. Wie gesagt, Multiplayer fand ich richtig, richtig gut. Also das hat wirklich, also das ist ja generell eine coole Spielidee, über die sich am Anfang jeder aufgeregt hat, ey, wie saublöd ist das denn? Aber die Singleplayer-Modus finde ich immer noch doof. Ja, also, ja klar, aber ich finde es einfach auch sympathisch, wie die das auf die leichte Schulter genommen haben, so von wegen, ey, jetzt scheiß doch echt mal auf die Begründung, es ist halt so. Hauptsache, das scheiß Feature ist drin, weil wir wollen das, wir finden das gut und es hat Sinn und Zweck. Und es macht Spaß, Hauptsache es macht Spaß. Das finde ich sympathisch irgendwie und ich muss auch sagen, habe ich leider nicht gespielt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Spaß macht. Ja, auf jeden Fall, wenn du die Zeit findest, du würdest Bock da dich haben. Dich in den Gegenverkehr switchen, um deinen Gegner aufzuhalten, so Sachen, ja, das stelle ich mir sehr gut vor. Dass man es vielleicht nicht so bierernst nehmen kann, finde ich auch genau die richtige Richtung, weil Driver 3 war furchtbar, weil es probiert hat, so ein ultra cooles, so ein virtueller Krimi zu sein mit so einem super coolen Typen, das hat alles überhaupt gar nicht funktioniert. Es ging einem richtig auf den Keks, weil es die ganze Zeit so cool sein wollte. Und da fand ich es jetzt eigentlich ganz angenehm, dass ich gesagt habe, ach komm, ey, fuck it. So, ja. Du teleportierst dich jetzt halt andere Körper. Fun an, und Action. Ja. eine der Überraschungen des Sommers auf jeden Fall, finde ich. Fuck it, Fun und Action. Das sollte auf der Packung draufstehen, statt der Tagline. Ja. Also Teil 1 und San Francisco sollte man gespielt haben. Ja, und Teil 1 muss man sich wirklich dann zurückversetzen, ne? Weil heutzutage, ich habe es gespielt, um Beiträge einzuspielen. So geil ich es damals fand, ist es ein bisschen schwierig, da heute reinzukommen. Aber allein, dass du am Anfang in Teil 1 diese Fahrprüfung hattest. Ja, die war aus der Hölle eigentlich. Das war ein direktes Zitat aus dem Film und es hat vor allem schon mal die Spreu vom Weizen getrennt. Ja, wenn absolut, du da fahren absolut. Konntest du da fahren, dass du deine Manöver im Fahrhaus, Parkhaus dort warst. So ist schon. Oh, das war richtig gut, ey. Mit dem Fahrer. Und damit wären wir am Ende des Sommers angelangt. Morgen folgt, wie versprochen, das große Finale. Also gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis morgen. Game.